Bis dahin. Smothered and covered up in the sound, you stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition is this. My definition. It's often said to do damage. Skin so strong, even Superman needs a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a parapet. In the mix is where dream warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition. My definition. My definition is this. My definition. My definition is this. My definition. Haben die da jetzt noch was gemacht? Das hat sich angehört wie echt. Ja, ne? Ja. Auch ein bisschen enttäuschend, oder? Mittlerweile für dich, ja. Ne? I'm one of the greatest living remixer und spiele eigentlich nur die Originale. So, so. Ach, Kinder, ich muss ja mal sagen. Ich habe die schicke CD dabei, von der ich dir gerade erzählt. Ach so, ja, aber nichts sagen. Was? Ach so, hast du die denn selber schon mal gespielt? Nee, noch nicht. Die ist ja ganz neu. Ach so, die ist ja ganz neu, ja. Ganz viel. Aber deine Sendung ist ja auch immer praktisch ganz neu, oder? Fängt mit John Lennon an. Das ist doch was für dich. Ach so, mach mal. Ja, dann erzähl doch nochmal, was das ist. Nö. Ach du, beschriftest die aber auch so schön. Da sitzt du da mit deinem Filzi da und beschriftest schön. Ja, lass das Mikro offen lassen, aber dann kannst du ja nicht hören. Aber du kennst das ja, oder? Da passiert eine Menge. I think we ought to learn just what this is all about. I'll explain everything right from the beginning. Dann ist es so wenig Jimi Hendrix. Das ist so angesehen in der Black Community, oder? In 1959, Brian Geisen applied the montage technique to words on a page. Das ist aber nicht John Lennon, sondern das ist der Vortrag über die Montage- und Sample-Technik. Das ist ein Vortragskünstler. Das kommt mir auch nicht vor. Ich hab mich jetzt auch wieder 2 Tage auf so seltsamen Kunstzeiten rumgetrieben. Now the first tape recorder cut-ups are a simple extension of cut-ups on paper. You record, say, 10 minutes on the recorder. Then you spin the reel backwards or forwards, just like that, without a record. Stop at random and cut in your frame. Zum Beispiel. Du bist dabei. Boyce ist auch dabei. Aber ich zum Supertyp Charles Amerikanian. Time for crossing barriers. Das ist nicht schlecht. Das ist schon so fast manchmal vor so, ja, so Hip-Hop, also schon fast Rap, man. Also durch diese Bom-Bom-Bom. So, naja, das hören wir uns nachher. Oder willst du jetzt mal rinnen? Willst du mal vorspielen? Guck mal vor, dann schmeißen wir den hier nochmal raus. Medium heart, electric heart circuit, profoundly involves men with one another. John Lennon wird mal runterfahren, langsam, aber klingt nicht schlecht, oder? Klingt doch nicht, oder? Mach mich nicht. Nee, ist noch der Vortrag. Später kommt der John Lennon, Kinder. We know so much that we don't consciously know that we know that perhaps the cut-in was not random. Ja, so, aber eine Platte, die Mental Radio heißt, klingt auch nicht schlecht, oder? Oder gute Überschrift. So, das ist jetzt hier. Charles, Amerikanian. Alter, Sound Poetry Avantgarde-Artist. Dot, bunch, dot, dot, bunch, transom. Bunch, dot, bunch, dot, dot, bunch, dot. Dot, bunch, dot, dot, dot, dot, dot. Bunch, dot, dot, dot, dot. Bunch, da dot. Bunch. Dot, dot, bunch, dot, dot, dot, dot, dot, dot, dot, transom, da dot, bunch, dot, bunch, da dot, transom, bunch, dot, dot, ladle, da dot, ladle, bunch, da dot, dot, bunch, da dot, da dot, da bunch, bunch, dot, bunch, bunch, dot. Bunch, dot, bunch, dot. Ration, fashion, do dog, do do, doctor, ration, fashion, do dog, do do, doctor, ration, fashion, do dog, do do, doctor.

Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Da hören wir dann nachher nochmal rein. Charles Amerikanian war das. Die Platte, von der es stammt aus dem Jahre 1985. Heißt Mental Radio und ist im Internet frei zugänglich. www.ubu.com. Also, um jetzt erstmal anzudeuten, in welcher seelisch-geistigen Verfassung ich mich befinde, müsste ich. Ich hoffe, ich habe jetzt hier keinen Widerspruch. Hallo, gibt's Widerspruch? Offensichtlich nicht. Gibt's hier Widerspruch? Jo. Gut. Gibt's hier Widerspruch? Ja, selbstverständlich nicht. Ach, Birne, sag mal, du bist es, ja, oder? Was treibst du dich denn jetzt hier rum? Ja, ich will. Du rufst nicht irgendwie auch alle anderthalb Jahre mal an hier. Ja, ich dachte. Na, mir reicht's. Also insofern ist jetzt. Sagte Leben länger. Wer denn? Meinst du mich oder was? Nee, mich. Bin ich ja beruhigt. Gut. Ja. Und ansonsten? Naja, ich wollte ja gerade erklären, musikalisch. Ein Radio dreiste Musik. Ja. Ja. Ja. So kommen wir aber auch nicht weiter. Ja doch, kommen wir schon. Wie denn? Ja, na, nun inwiefern ist es ja denn? So. Nun ist es ja so, nun kommt ja nun auch langsam der Frühling. Weißt du? Ja, und die Blumen freuen sich am Wegesrand. Wie alt bist du, Birne? Oh. Du bist auch schon ein bisschen überfällig. Ja. Aber jetzt, na, sag doch mal. Was willst du denn wissen? Na ehrlich, dein Alter, dein biologisches Alter, was im Ausweis steht. Ja, was im Ausweis steht? Ja. 1962. Geboren? Ja. 22.09. Ey, du bist am Pfeife der Antenne Brandenburg. Alter. Was ist denn, Alter? Ist so ein Birne. Wir wollen uns nicht vormachen. Ja, genau. Ja, naja, wie gesagt, Kuttner, freut mich, dich mal wieder gesprochen zu haben. Schön. Und im Radio Fritz. Genau, Birne, vielen Dank für den Anruf. Ja, ich hab zu danken. Tschüss. Jo, tschüssi. So, Kinder, ich wollte jetzt bloß mal musikalisch andeuten, was hier heute Sache ist. Daraus ergeben sich dann, für die, die ein bisschen genauer zuhören, unter Umständen auch einige Sendungsspezifika. Könnt ihr euch schon mal Gedanken machen, darum geht's nämlich. Ich fühle mich müde. Ich fühle mich sehr müde. Ich empfinde ein allgemeines Unvollsein. Ich leide eine Schlaflosigkeit. Der Kopf ist mir schwer. Ich habe Kopfschmerzen. Mir wird übel. Es ekelt mich. Ich habe Schulterfrost. Ich habe Fieber. Ich habe Magenschmerzen. Ich leide an Leibschmerzen. Ich habe Durchfall. Ich leide an Verstopfen. Ich habe Halsweh. Ich habe mich erkältet. Ich bin heiser. Ich leide an Rheumatismus. Nee, genau das ist das, was momentan in mir vorgeht. Kommen Sie mir das Epidemic? CKK. Mix die Standarte? Bitte, bitte. Ein Dorf fehle. Una Kontrolle auf Urgence? Achtung, ein Plastikmassage. Lassen Sie die Kritik auf Arte kommen. Brennen Sie mir die Museum. CKK, Rock Großmutter, bitte, Dispersion totale, kaputt, Musik CKK, Epidemik, kommen Sie mir das Computer. Ich fühle mich müde. Ich fühle mich sehr müde. Ich empfinde einen allgemeines Unwohlsein. Ich leide an Schlaflosigkeit. Der Kopf ist mir schwer. Ich habe Kopfschmerzen. Mir wird übel. Es ekelt mich. Ich habe Schulterfrost. Ich habe Fieber. Ich habe Magenschmerzen. Ich leide ein Leitschmerzen. Ich habe Durchfall. Ich leide ein wenig an Verstopfung. Ich habe Halsweh. Ich habe mich erkältet. Ich bin heiser. Ich leide an Rheumatismus. Durchdenken wir das eben Gehörte. Tja, genau, so sieht es aus. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 7097110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Von daher dachte ich, versuchen wir mal eine leicht verdauliche Sendung zu machen. Praktisch eine Sendung ohne Fett und ohne allzu viele Kohlehydrate, so eine quasi Genesungssendung, eine Sendung für Rotwein, also wo so ein Rotweintrinker gefühlt im Raum steht oder meinethalb auch Kamille, Tee, Trinker, irgendwie so ganz entspannt. Ihr werdet Verständnis dafür haben, dass ich mich heute nicht in der üblichen Weise quasi über euch aufregen kann. Tut mir wirklich leid. Ich weiß, das ist eine irre, enorme pädagogische Funktion dieser Sendung hier auch ist, dass man mal gehörig die Meinung gegeigt bekommt. Ich werde heute euer Meinungsgeiger nicht sein, sondern wir müssen mal versuchen, ich meine, das dreut hier im Hintergrund, aber jetzt kriege ich kaum auf die Reihe. Wir werden versuchen mal trotzdem eine ganz entspannte, ganz gemütliche, ganz langsame Sendung für so Feingeister zu machen, für Schöngeister zu machen, für, ach, kick an, ja, hallo? Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin der Mike, grüß dich. Wer bist denn du? Hallo, hallo. Hallo, hallo. Mike ist hier. Mike. Genau, Mike. Also vielleicht kostet hörte sich den ja gerade nicht so wirklich an, oder? Was? Nein, ich wollte ja praktisch damit nur meinen Zustand beschreiben. Ach so. Ich bin jetzt zusammen. Ja. Mir ist übel, ich bin müde. Ja, sag mal, du sollst mal dann dringend zum Arzt gehen, oder was? Ja, natürlich, ist quasi ein Fall für einen Arzt, aber ist praktisch eben bloß so eine Grippe oder irgend sowas. Aber dann sitzt man hier mit, was denn ja immer gut aussehen lässt, so mit fiebrig glänzenden Augen. Ganz groß, die Pupillen irre geweitet, ja, so leichter Feuchtigkeitsfilm auf Stirn und Gesicht, die Hände zittern, so zärtlichkeitsheischend praktisch, aber man hat natürlich die innere Power nicht, die man dann eigentlich haben müsste. Ja, das ist so. Weil ich gerade überlegt habe, sag mal, Kuttner, was ist denn eigentlich für ein Dialekt, was ihr da gesungen habt? Sollte das Französisch sein, oder was? Das war mal Französisch. Echt, ja? Ja, das war, glaube ich, ein Franzose, der das, was er vorgelesen hat, nicht so richtig verstanden hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, das war eine Kunst. War es eben Kunst? Das ist wahrliche Kunst. Das war richtig Kunst. Ja. Die hab's nie im Plattenladen. Das ist irgendwie in der Galerie verkauft worden als Single oder so. Ach so, das findet man sowieso immer nur auf dieser komischen Homepage. Oder als Flexi. Nee, findet man da erstaunlicherweise nicht. Da findet man jede Menge wirklich interessanten anderen Kram, aber das nicht. Schade. Mike, bist du im Auto? Na klar bin ich im Auto. Warum denn? Verlebst du da den größten Teil deiner Freizeit im Auto? Nee, aber ich habe gerade Feierabend und mir ist halt dann immer jeden offenen Feierabend dann immer deine Sendung zu hören. Ach so. Wie ist das denn? Ist ja aber auch nicht so entspannend eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, oder? Nö, nee, doch, ich finde es cool. Ah ja, gut. Mich freut's ja. So. Nee, ist ja besser, wie zu Hause zu sitzen und dann einfach nur so. Stimmt. Da auf das Radio zu kriegen. Sprechfunk hören ist ja besser wie zu Hause sitzen. Genau. Genau so ist es. Mike, aber wie würdest du dir denn jetzt mal so richtig so eine total gemütliche Sendung vorstellen? Dass du dich praktisch schön zu Hause unter deine, so eine Wolldecke so kuschelst, die Lampe so runterdimmst und mit Verzückung Radio hörst? Boah, ich glaube, wir müssten dann 2-3 Stunden hintereinander verliefern dann sein. Oh Gott, na, das schaffe ich nicht. Das haben wir ja nur vor 3 Wochen gehabt oder vor 4 Wochen. Da war er ja zuerst bei dir. Genau. Hast du da auf der Couch gelegen unter einer Wolldecke? Nee, da war ich auch wieder kurioserweise zu dieser Zeit dann mit dem Auto nach Hause und dann. Ah. Ja. Ja. Ich habe ja schon fast überlegt, heute zu, so, sagen wir mal, mein schönstes Ferienerlebnis, mein schönstes Urlaubserlebnis zu machen. Das ist eigentlich eine relativ schlichte, überschaubare Sendung, oder? Ja. Ah, nur dass man dann vielleicht auch gleich wieder einpennt dabei. Das kommt natürlich drauf an, wie lange man Urlaub hat und was man in dem Urlaub macht, wo man reinfliegt. Ne? Was war denn dein tollster Urlaub, den du überhaupt mal hattest? Oder deine interessanteste, schickeste und fetzigste Reise? Also das, was ich am coolsten fand, das war damals mit ein paar Kumpels in Prag. Das ist aber schon lange her, oder? Oh ja, doch, das ist schon eine Weile her. Und das lief dann auf Bier trinken hinaus, nehme ich mal an. Schön, Ufleku. Ja, Ufleku auf alle Fälle. Oder Uwe Thomas. Das sind ja so die Insider-Kneipen. Nee, aber darum sitzt er ja nicht mal. Was ja viel geiler war, war ja damals immer auf dieser Karlsbrücke. Da sitzen wir dann abends immer. Ja. Und malen dann so Bilder von dir. Halt so wunderschöne Sachen und so. Und wir sitzen da halt mit Gitarre und machen und klimpern da halt um. War mit einer Klampe. Das fand ich endlich recht cool, muss ich sagen. Wie alt warst du da? Ja, da war ich, lass mich überlegen, ich glaube, da war ich so 19 oder 20. Ach so, da ist man auch noch so anfällig für Gitarrenmusik von jungen Menschen, die auf Brücken gespielt werden, die auf Brücken spielen, oder? Ich finde es eigentlich immer ziemlich cool, wenn Leute erstmal mit der Gitarre umgehen können, weil sie nicht hier jeden waren, wenn mit der Gitarre spielen. Ach so, die konnten aber auch halbwegs gut. Ja, die konnten das gut, die konnten das echt gut. Ah, ja, davon bin ich auch immer beeindruckt. Ja, da haben sie sich den Schaden da getroffen und haben dann alle mitgesungen und so, die Lieder, die sie dann kannten. Das war schon recht geil, muss ich sagen. Du kannst auch ja kein Instrument. Nee. Ich auch nicht. Singst du manchmal? Ja, aber das ist dann immer schon nah an der Körperverletzung. Ja, also singst auch nur, wenn du alleine bist. Ja, genau. Und dann singst du aber laut. Dann sing ich aber, naja. Also halblaut. Nicht so laut, dass andere das wieder hören können. Nicht so laut, dass du das hören könntest. Nicht, dass andere das hören könnten. Was singst du dann so? Boah, was ich ja total cool finde, aber das sind zum Beispiel meine Arbeitskollegen immer ja nicht so lustig, wenn ich das mitbringe und Dinge. Das ist Bauschaum, das ist eine lokale Band hier von uns. Ach, was heißt denn von uns? Naja, ich wohne hier in Zossen, das ist ein bisschen südlich von Berlin, ja? Circa 20 Kilometer. Und da gibt es halt eine Band, die heißt Bauschaum. Ist schon mal ein Spitzenname. Ja, auf jeden Fall. Und ja, die machen so eher so eine Punk-Geschichte. Ja. Und die machen eigentlich ziemlich coole Musik, muss ich sagen. Und die machen auch ziemlich geile Texte. Und welchen Song singst du da am liebsten mit von Bauschaum? Hast du da so zwei, drei Zeilen drauf, dass man mal ungefähr den Eindruck, ich will dich jetzt nicht zum Singen bringen, dass man aber ungefähr mal so einen Eindruck, so einen poetischen Eindruck wenigstens bekommt? Da gibt es zum Beispiel ein Lied, da singen denn, dass die eigentlich lieber Sterne wären, ja? Sterne wären? Oder also die sehen dann da unten Sterne und finden es eigentlich ziemlich cool und würden sich eigentlich wünschen, irgendwie Sterne zu sein, oder? Ach, so, nicht schlecht. Zossener Bauschaumpunker, die sich wünschen, Sterne zu sein. Also richtig kommen sie aus Rangsdorf. Rangsdorfer Bauschaumpunker. Genau, eigentlich wäre der Schlagzeugkultik aus Zossen oder wohnt jetzt so mittlerweile in Rangsdorf. Und jetzt halt so, na na na na na na na na, die viele Lichter zu sehen. Na na na na na na na. Im Sand des Mondes zu stehen, die Sonne aufgehen sehen, doch es bleibt mir nur dieser eine Traum. Klingt eigentlich ziemlich genial, muss ich sagen. Mike. Ja. Ich danke dir sehr. Ja. Bei mir zieht gleich Rotwein durchs Gemüt, gewissermaßen. Okay, vielen Dank für den Anruf, ja? Ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Besserung, wa? Danke. Mit einer leichten Grippe, wa? Tschüss. Jo, bis dann, tschüss. Sprichwort. Trink dich einen, ist der Kummer dann vorbei. Sag ein Sprichwort. Trink dich zwei. Dies Rezept wird ungeheuer, leider ist es mir zu teuer. Ich hab eine andere Tour, die sogenannte Kaugummikur. Ach, ich nuckel ja so gern und ich zuckel ja so gern am Kaugummi, am Kaugummi. Denn ihr gibt mir frischen Mut und es schmeckt ja auch so gut. Ein Kaugummi, ein Kaugummi. Und dann knautsch ich auf ihm rum und dann wird er schief und krumm. Mein Kaugummi, mein Kaugummi. Meine Damen, meine Herren, knautschen Sie denn auch so gern auf Kaugummi, auf Kaugummi. Und wenn ich schlafen geh, klebe ich ihn hinters Ohr. Und wenn ich früh aufsteh, hol ich ihn von neuem vor und dann geht's wieder los. Und dann zieh ich ihn so lang und dann wird er so schön schlank. Mein Kaugummi, mein Kaugummi. Und ich schieb ihn hin und her und dann schmeckt er mir noch mehr. So schön schlank, mein Kaugummi. Und ich schieb ihn hin und her. Und dann schmeckt er mir noch mehr. Friedel Hensch und die Zypris, für die unter euch, die immer alle gerne ganz genau wissen. Wenn Fritz in Spremberg, dann 103,2. 103,2. Fritz Info. 22.34 Uhr. Das Wetter in der Nacht bleibt es wolkig bei Tiefstwerten zwischen 9 und 6 Grad. Morgen ist es meistens heiter und trocken. Nur im äußersten Osten Brandenburgs kann es bis zum Mittag noch wolkiger sein. Die Temperaturen steigen auf sage und schreibe 18 bis 21 Grad. Und jetzt die Meldung mit sage und schreibe Mario Bartsch. Die spanischen Behörden sollen das Bundeskriminalamt nach den Anschlägen in Madrid falsch informiert haben. ARD-Informationen zufolge wurde der deutsche Verbindungsmann in die Irre geführt. Die spanischen Behörden hätten den Verdacht auf die baskische Terrorgruppe ETA lenken wollen. Im Irak sind bei einem Überfall ein Deutscher und ein Niederländer getötet worden. Das haben das Auswärtige Amt und das niederländische Außenministerium bestätigt. Bei dem Angriff wurden auch zwei Iraker getötet. Die Bahntechnikhersteller Bombardier will in Deutschland angeblich rund 1000 weitere Stellen streichen. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Viele Jobs sollen demnach auch im Werk in Hennigsdorf bei Berlin wegfallen. Und zum Sport. Im Fußball-DFB-Pokal steht es im Spiel Werder Bremen gegen VfB Lübeck nach 90 Minuten 1:1. Das Halbfinale geht damit in die Verlängerung und dort hat Lübeck gerade ein weiteres Tor geschossen. Und in der deutschen Eishockeyliga spielten die Eisbären auswärts gegen Düsseldorf 2:3 und stehen nach dem vierten Viertelfinalsieg nun im Playoff-Halbfinale. Der Verkehr auf Fritz mit einer Meldung von der A10 südlicher Berliner Ring, Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam. Zwischen Rangsdorf und Genshagen gab es einen Unfall. Dort sind zwei Fahrstreifen blockiert. Es gibt Stau. Ansonsten gute Fahrt. Wer vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest in Istanbul? Fritz präsentiert Germany 12 Points. Der neue Vorausscheid zum Eurovision Song Contest in Berlin. Mit Leif Aldin, Sabrina Setlur, Scooter, Max, Patrick Nuo, Nia, Wonderwall, Overground, Tina Frank und Westbam. Germany 12 Points. Der neue Vorausscheid zum Eurovision Song Contest. Am Freitag in der Arena Berlin-Treptow. Und Fritz sendet live aus der Arena Berlin. Am Freitag von 16 bis 23 Uhr. Germany 12 Points. Mehr Infos fritz.de und im Radio. Preiste Musik. Fritz! When I'm going down to Rosedale, take sinking down. The Cream Wanted, ein klassischer Fall von Musik, die deutlich älter ist als der durchschnittliche Hörer. Das war eine Zeit, in der man noch nicht davor zurückgeschreckt ist, so 14-minütige Schlagzeug-Soli auf Platte zu pressen. Eine Zeit, in der gewissermaßen junge gymnasiale Hörer mit Nickelbrillen bewaffnet vorm Plattenspieler saßen und sich 14-minütige Schlagzeug-Soli anhörten und sich fragten, was das wohl bedeuten mag. Oder das ist doch mit Sicherheit der weltbeste Schlagzeuger. Oder solche Sachen eben. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder. Wir machen mal heute hier eine schöne Sendung von der Intensivstation. Eine schöne Sendung aus dem Sauerstoffzelt, eine schöne Krankensendung. Vielleicht sollten wir auch über mal Verhältnis von krank sein und so tun, als ob man krank wäre, reden. Dass man das mal so prozentual ins Verhältnis setzt und sagt, ich kann ja nicht so viel krank sein, wie ich tue, dass ich krank bin. Vielleicht ist es auch ja nicht so. Oder wir kommen doch noch so richtig in die gemütliche Ecke und machen nicht verrückt ganz schön mal eine ganz leise, ja, ich kann das hier ein bisschen runterziehen. Eine ganz langsame, ganz besinnliches. Ja, wir machen mal eine besinnliche Sendung, würde ich sagen. Hier, das ist der Telefon. Na, ich mache mal auch den besinnlichen, den etwas besinnlicheren Telefontrailer, dass jetzt wir auch nicht so aggressive Gestalten anrufen. Wartet, ich rufe genau. Die Waldtelefonzentrale an. Genau. Drück an der alten Eiche, hängt ja, dein Telefon. Der Moderator ist krank, geduldet ich rufe mal die Waldtelefonzentrale an. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, ach, kick mal an, gibt da hier noch ein paar Jutti-Wilde. Hallo, wer bist denn du? Schönen Abend, hier ist Jürgen. Hallo Jürgen. Wie geht's? Ja, da habe ich mich Scheiße. Ja jetzt hier verbreitert über meinen Zustand. Insofern ist die Frage ja tendenziell eher überflüssig. Jürgen, bist du der Jürgen, wo ich immer auf mit Würgen reime und so? Genau. Ach, kick mal ihn an. Jürgen, wie geht's dir denn? Naja, es geht. Ach, ich habe ja danach noch einen schönen Kiffersong. Bist du, Uri, hörst du so zur Kifferfraktion? Ich habe zwar einen Artikel darüber geschrieben, dass Handfreien legalisiert werden soll, aber nicht wirklich. Ach so, ne, das ist doch schön. Genau, ja, die innere Zerrissenheit, die treibt mich auch um. So, Jürgen, du willst jetzt hier zu einer total gemütlichen Besinnlichkeitssendung beitragen. Das ist schön. Wie so, denn? Vielleicht. Ich dachte, vielleicht durch den Vortrag eines Rilke-Gedichtes wäre doch was Schönes. Rilke? Ja, das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang und wir bewundern es so, weil es Lassen verschmäht, uns zu zerstören. Rilke ist mir ganz und gar unbekannt. Rilke ist ja ganz und gar unbekannt? Also habe ich noch nie gehört. Du hast den Namen noch nie gehört? Nee. Oh Jürgen, gehst du zur Schule? Gehst du immer noch zur Schule? Ja. Welche Klasse denn? 9. Habt ihr denn auch Deutschunterricht? Ja. Vielleicht fragst du mal die Tante, die da vorne gewöhnlicherweise bei euch im Deutschunterricht steht, wer denn Rainer Maria Rilke gewesen ist. Okay. Oder man kann auch im Internet darüber eines rausfinden. Ja, stimmt. War, oder? Also ich meine, Rilke-Lyrikbände wirst du jetzt wahrscheinlich, werden sich da nicht zuhauf stapeln bei dir im Bücherregal. Nee, alles voller Harry Potter und Herr der Ringe. Genau. Ja, siehst du, sag ich doch. Hm. Ist das nicht schrecklich? Dass Bücherschränke so berechenbar sind? Stimmt. Ja. Na, da wäre doch aber Zeit, dass dann ein schmales Bändchen Rilke Einzug hält in dein Bücherregal. Mhm. Ja. Jo. Ja, Jürgen. Nee, dann ist ja von dir jetzt kein Rilke-Gedicht zu erwarten. Mhm. Ach man, vielleicht, ich würde mich ja, glaube ich, heute mal über ein Rilke-Gedicht freuen. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie Rilke-Dichterlinge hier unter der Zuhörerschaft sind, dann jetzt anrufen. Jo, Ja, Jürgen, ach, von was? Du rufst auch immer von so einem seltsamen Ort aus an, kann ich ja, mich so knapp Fürstenwalde. Fürstenwalde erinnern. Fürstenwalde. Wie ist denn in Fürstenwalde? Macht's denn da Fortschritte? Wir bauen hier gerade eine Riesenbrücke. Na, das ist doch schön. Eine Brücke, das verbindet doch auch Menschen, oder? Ja, aber wir haben jetzt die Scheiße, dass irgendwie durch die schmalste Gasse in ganz Fürstenwalde der Hauptverkehr geleitet wird. Ach so, naja, aber doch nur übergangsweise. Ja, aber... Naja, siehst du, umso mehr wisst man dann nachher wieder die Ruhe der schmalsten Gasse in Fürstenwalde zu schätzen. Die Brücke soll dann erst 2006 fertig sein, angeblich. 2006? Oder was, 2005, 2006? Naja, aber wie alt bist du jetzt, Jürgen? Ich bin 15. Naja, dann bist du 16, 17. Mhm. Na, das schafft man schon noch, oder? Eben. Dann auch mit 17, 18, 19 die schmalste Gasse in Fürstenwalde genießen zu können und ihre beschauliche Ruhe. Jürgen, ich danke dir für deinen Anruf. Ich wollte mal fragen, dir sagt doch bestimmt Chumbawamba was, oder? Ja. Hast du die jemals gespielt? Ja. Was hältst du von denen? Ja. Ist Musik. Nee, ja, naja. Ja, die waren, also anfangs fand ich sie ja deutlich interessanter als später. Ist klar. Ich finde die alten Songs auch irgendwie genial, C9. Super, genau. Ja. Ja, Jürgen. Von wem war nochmal The Sweetest Part of the Leaf? Of the Leaf? Von einer anonymen 13-köpfigen Band. Ach so. Die aber auch irgendwo im Internet zu finden ist. Mhm. Musst du mal Sweetest Part of the Leaf einnehmen, dann findest du das wahrscheinlich. Ja. Oder ich glaube, hier auf meiner Seite im Forum habe ich den Link auch irgendwo mal untergebracht. Super. Ja, toll, oder? Mhm. Ist das schön? Jo. Anrufen, zwei Fragen stellen und sofort wird einem weitergeholfen. Genau. Das macht die Qualität hier auch dieser Sendung aus. Ja. Jürgen, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, mach weiter so. Tschüss. Tschüss. So, hallo, wer bist denn du da? Hallo, hier ist Livia. Livia? Ach, wir kennen uns doch. Jo. Augustusmäßig und so. Jo. Und du wolltest jetzt ein Rilke-Gedicht zum Vortrag bringen, Livia? Aber natürlich. Ehrlich? Ja. Welche denn? Der Panther. Na siehste, der Klassiker schlechthin. Ja. Ja. Na, dann mach ich mal, dann zieh mal hier Sweetest Part of the Leaf runter, das beißt dich ja Rilke und Black Sabbath. Oder? Ja. Ja. Livia, aber gesprächig bist du nicht. Du bist nur so vortragend, oder? Och, ja. Ich dachte, du führst, also, dass du jetzt irgendwie auch so ein bisschen den Ehrgeiz hast, mich in so ein unverbindliches, aber irgendwie doch nettes Gespräch zu verführen, praktisch. Och, nee. Ach, nee, der ganze Tag war heute schon so. Ja, war schon so anstrengend. Naja, aber denkst du, wie mein Tag war? Ich siehe vor mir hin und du weißt ja, dass kranke Männer zu totaler Weinerlichkeit neigen. Ich breche jetzt hier praktisch gleich in Tränen aus, Livia. Oh Gott. Ja. Ja. Ja. Das tut mir aber leid. Ja, und ernte hier hämische Gesichter von... Hm? Ja, na, hier huschen manchmal Gestalten durchs Zimmer. Ist nicht so ein beschaulicher Ort wie dein Kinderzimmerchen da, Livia. Oh. Ja, naja, dann trage doch mal vor. Hast du denn noch was über die richtige Livia rausgekriegt? Über die dritte? Über die Augustus-Livia? Ja. Was Interessantes, was man jetzt hier erzählen könnte? Och, da könnte ich jetzt mein Lateinbuch rausholen. Nein. Ich wollte, ob du jetzt so wissen, bloß so, ob du so direkt selbst irgendwie nochmal was so. Nee, naja, ist okay. Ist okay. Ja, na, dann trag doch mal dein Gedicht vor, Livia. Dein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mann, aber Livia, du darfst ja nicht so leiern. Du musst dich vorstellen, ich sitze da jetzt praktisch dahinter. Ah. Ja. Okay. Sein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Genau. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, genau, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie der Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Hast du schön gesagt. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannter Stille und hört im Herzen auf zu sein. Juhu! Das war's. Ja, schon toll, oder? Kanntest du den vorher oder hast du den jetzt eben rausgesucht? Das habe ich eben rausgesucht. Welche Klasse bist du denn, Livia? Neunte. Aber warum kennt denn Jürgen aus Eberswalde nicht mal den Namen? Tja. Hast du den in der Schule gehabt? Nee. Sondern? Nee, ich habe eben gerade mein Deutschbuch rausgeholt und hinten im Autorenverzeichnis nachgeguckt. Unter Rilke geschaut? Ja, und da sind zwei Gedichte von ihm. Kanntest du denn den Namen Rilke vorher schon? Ja, so vom Hörensagen. Ja. Was ist denn das zweite Gedicht, was drin steht? Der Herbsttag. Ach. Das passt ja jetzt gerade nicht so. Ach so, gut. Dann lesen wir es jetzt nicht vor. Nee. Livia, das hast du aber sehr schön gemacht. Ich weiß. Woher weißt du das? Hat mir gerade so jemand eingeflüstert. Ah ja. Ja, Livia, bist du denn gerne hin und wieder mal krank? Nee, eigentlich nicht so. Echt nicht? Nee. Ich bin eigentlich sehr gerne hin und wieder mal krank. Ach echt? Naja, aber geht ja eben nicht. Ich muss ja dann doch Sendung machen. Ist ja blöd. Aber das wäre schön, wenn ich heute krank wäre und keine Sendung hätte, dann könnte ich jetzt schön zu Hause im Bett liegen und Radio hören. Ja, aber nicht deine Sendung. Nicht meine Sendung, dann würde ich mir eine andere Sendung anhören. Das wäre vielleicht auch schick. Vielleicht. Ja. Livia, ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitte. Schöne Nacht noch. Ja, dir noch gute oder Besserung. Mehr wolltest du jetzt nicht sagen, oder Livia? Nö. Nö. Das gute Besserung wollte ich sagen. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, hallo, wer bist du denn? Ach, hallo, wer ist denn dort? Ja, hallo, guten Tag, grüß dich, hier ist der Wolfgang. Hallo, Wolfgang. Tachchen. Tach. Für eine beschauliche Sendung, das gefällt mir heute, das Thema. Ich mach mal mein Radio ein bisschen leiser, dann ist hier nicht so ein Echo drauf. Ne? Ach so, du willst, ja, bisher war noch kein Echo drauf, aber mach mal. Du würdest jetzt auch gerne ein bisschen zur Beschaulichkeit noch beitragen? Ja, eigentlich schon, ja. Aber mit Rainer Maria Rilke kann ich dir leider nicht dienen. Ich wusste zwar, dass der Rainer Maria heißt, aber ja. Deutsch war immer so ein Fach. Das habe ich dann irgendwann abgewählt in der Oberstufe. Ja. Obwohl, das gab also so schon so ein paar Schätzchen von der Literatur, die mochte ich ganz gerne. So, das waren immer so ausgesuchte Sachen. So zum Beispiel von Brecht, der Galileo Galilei, den fand ich ganz stark. Wobei, den können wir jetzt hier schwer vortragen. Nee, ne? Das ist nicht so beschaulich, weißt du. Das sind alles so eine Revoluzzer-Stories und die passen jetzt. Naja, Revoluzzer-Stories ist es jetzt noch nicht unbedingt. Aber ja. Wir wollen mal nicht vergessen, das ist ein Stück und das dauert dann doch, würde jetzt anderthalb Stunden dauern, wenn du das jetzt mit verteilten. Ja, das habe ich mal als Hörspiel gehört. Damals mal auf Radio DDR. Da habe ich also mit Mühe eine Kassette gefunden, wo das alle drauf passte. Und dann habe ich mir ewig diese Kassette angehört und fand das so toll. Ne? Also, ach so, kick ihn an. Ja, war ich schwer begeistert. Ja. Oder was ich noch gut fand, das war zum Beispiel von Goethe Clavigo. Diese Geschichte, die ist ja denn auch weiterverarbeitet worden in der Oper Der Barbier von Sevilla, ne? Mit dem Jus Primae Noctis, das Recht der ersten Nacht, ist auch so eine Revoluzzer-Story, nicht? Obwohl die schon so ein bisschen beschaulicher ist. Ja, sag mal, aber dein Begriff von Revolution möchte ich aber auch nicht haben. Du bist doch eher ein konservatives Gemüt, oder? Ich bin kein konservatives Gemüt, das ganze Gegenteil. Du bist Revoluzzer? Ja, so ein bisschen schon, ja. Und dann ja. Aber bist du eher so Mozart-Revoluzzer? Naja, ich hatte mal Musikleistungskurs, aber das so. Das war Hobby in der Schule. Aber du bist doch aber, was war denn deine größte revolutionäre Erfahrung, die du mal so selber sammeln konntest? Meine größte? Also wenn man so einen revolutionären inneren Drang hat, dann muss man dem ja hin und wieder auch... Das ist vielleicht Stress mit Ämtern oder so, den ich ausgefochten habe so. Oder was. Ja, da bin ich dann ein richtiger Revoluzzer, wenn die mir blöd kommen. Ja, aber jetzt so, sagen wir mal, an einer Demonstration gegen BVG Fahrpreiserhöhung hast du noch nicht teilgenommen. Naja, nee, sowas mache ich dann nicht. Oh, das wäre jetzt so linksradikal, nehme ich an. Ich meine, gut, die BVG muss ja auch leben und ich lebe davon, dass die alle 10 Minuten fahren, naja, dann müssen sie auch ein bisschen Geld dafür nehmen. Ach so, ne, aber warum müssen denn da 20 Vorstandsangestellte mehr verdienen als der Bürgermeister. Das ist auch ein Kapitel da. Ja, aber das Problem ist doch, die verdienen das ja nicht nur. Meinetwegen sollen sie es verdienen, sondern ich bezahle das doch, wenn ich Kurzstrecke fahre. Da finde ich das bezahle ich denen doch da zig Millionen im Jahr. Ja, richtig. Ja, ist ja eine Frechheit, oder? Das ist dann wieder und eine Sache. Überhaupt, warum haben die Dienstwagen? Ja. Oder? Warum hat die Leiterin eines Arbeitsamts, warum hat die einen Dienstwagen mit Chauffeur? Dann frage ich mich auch aber ich meine gerade bei der BVG. Ja, die müssen ja nicht mal was bezahlen. Ja. Gerade bei der BVG, warum haben die Dienstwagen? Die müssen ja verpflichtet sein, mit Bus, U-Bahn, Straßenbahn zur Arbeit zu fahren. Dann wissen die wenigstens, was los ist. Zumal die sowieso einen Freifahrtschein haben. Die müssten ja nicht mal bezahlen. Ja, genau, die müssten ja nicht mal bezahlen und kriegen ein Dienstauto. Ich müsste mal einen Antrag stellen, dass die mir vielleicht mal die Freifahrtscheine schenken. Und verdienen fünfmal so viel wie der Bürgermeister. Ja. Ist doch Frechheit. Ja. Also, und der muss ja noch immer mit Sabine Christiansen essen gehen. Es gibt eine Menge revolutionäre Journalisten, die sowas aufdecken, ne? Und die sowas richtig mit Knaller aufdecken, ne? Also, das finde ich dann wieder gut. Ach, das sind dann schon revolutionäre Journalisten bei dir? Natürlich, ja. Dann bin ich ja praktisch auch ein revolutionärer Journalist, wenn ich das jetzt hier angeschlagen habe. Ja, klar, klar. Ach, ich kann nicht oft genug drüber reden. Das Bild, das muss ich gar nicht von mir. Peinlich sein, ja, und dann tut sich da auch was. So, peinlich ist denen das nicht. Denen tut sich nicht was aus Peinlichkeit. Nee, da muss die harte Hand des Gesetzes an die Tür schlagen und denen mit Knast drohen. Dann tut sich vielleicht bestenfalls was. Weißt du, wenn du denen mit Knast drohst, dann zahlen die locker eine Kaution und dann sind die auch nicht mehr im Knast. Also das muss irgendwie ganz anders laufen. Die müssen wie denn? Richtig peinlich in die Ecke gestellt werden und dann passiert da vielleicht was. Du sag mal, aber für 2 Millionen, wir sind ja für 2 Millionen... Wenn solche Leute rausgeschmissen werden bei der BVG, die fallen ja sofort auf die Füße und haben irgendwas anderes hochbezahlt. Aber für 2 oder 3 Millionen, da nehme ich doch jede Menge Peinlichkeit in Kauf. Meinst du? Natürlich. Na, wenn du mir jetzt hier 2 Millionen im Jahr zahlst. Das muss ich aber auch hart sein im Nehmen. Wenn du jetzt mir 2 Millionen im Jahr zahlst und sagst, Kuttner, das ist aber peinlich, würde mir völlig am Arsch vorbeigehen. Das wäre dir sowas von egal, wa? Naja, aber 100 pro. Naja, aber ich weiß nicht. Also da wäre mir das Geld dann auch egal. Wenn ich dann also jeden Tag immer nur mir was anhören muss, ja? Nee, ach und, Quatsch, da musst du ja doch nicht jeden Tag ran, da brauchst du ja bloß nicht Zeitung lesen. Aber die Leute, die können da ja nicht. Guck mal, du sitzt im Dienstwagen, dein Fahrer hält sowieso die Fresse. Verstehst du, der ist froh, wenn du irgendwie nicht knurrig bist. Die BVG-Direktoren steigen in die U-Bahn, ja. Na, machen die doch nicht. Na, außerdem sieht man den doch nicht an, du weißt ja nicht, wie ein BVG-Direktor aussieht. Na, wen kennt man denn? Man kennt irgendwie Kohl und Schröder und Fischer. Vielleicht noch ein bisschen Trittin, aber ansonsten wie einen BVG-Vorstand oder der Pressesprecher der Berliner Bäder. Betriebe. Zeitung, dann na, also ich habe kein Bild von denen. Leute geben, die erkennen, ne? Nein, mir könntest du die hier hinstellen, ich würde die nicht erkennen. Naja. Na du und ich, hast du ein Bild von so einem BVG-Hampel? Ich hab mal was in der Zeitung gesehen. Ja, aber würdest du den wiedererkennen? Da siehst du, genau. Aber wisst ihr, sehr peinlich werdet, wenn die in der U-Bahn sitzen und dann erscheint deren Bild plötzlich da oben auf dem Bildschirm in der Zeitung, ja? Naja, macht doch, na wieso denn? Die sind doch, das ist doch ihre U-Bahn, da erscheint doch nicht ihren Bild. Meinst du, die verbieten denn das? Naja, aber, naja, das ist doch wohl klar. Aber ich glaube... Ach man, du bist aber doch ein schlichter Gemüt. Ich will mir keine großen Gedanken machen, das wird nie passieren. Was wird nie passieren? Nee, wir fahren lieber mit der S-Bahn, wa? Das ist dann angenehmer. Na, ich nicht, ich fahre lieber Dienstwagen. Aber hab ich ja nicht. Hast du nicht? Nee. So einen kleinen ollen Klapprien, 8 Jahre alten oder so, auch nicht. Ach, Fritz so arm? Nee, ein Auto habe ich, aber keinen Dienstwagen. Ja? Ja. Naja, ich bin ja Ritter der Monatskarte. Ich brauche ja kein Auto in Berlin. Ist doch Ach Quatsch. So. Ich meine, fahren geht ja im Vergleich zu anderen Großstädten geht ja vielleicht immer noch. Ja, da ist dann mit den Staus hier ja nicht so schlimm wie in vielleicht in Köln oder was. Aber du kriegst da keine Parkplätze mehr. Das naja, ja, naja, nicht zum Ehen. Aber andererseits, ich meine, ich muss ja nie hin, aber von zu Hause nach Dahlem, da brauchst du ja so lange wie von Frankfurt an Main nach Köln. Naja, ich wohne auch in Hermsdorf. Ich muss auch überall hin. Ach, genau. Neulich war ich in Hellersdorf in der Kneipe, ich habe die Uhr verpasst. Innerhalb von 1,5 Stunden war ich zu Hause, also das war kein Problem. Wie war denn? Bist du laufen oder was? Nö, Nachtbus, der raus. Sag mal, in 1,5 Stunden war ich zu Hause. Wie heißt Hackischer Markt, ne? Das nennst du kein Problem? In 1,5 Stunden war ich zu Hause? Kein Problem? Naja, wenn nachts um 2, dann nimmt man dann sowas in Kauf. Ja, echt? Ja, war ich kein Problem mit. War lustig. Ne? Im Bus war es auch lustig. Ist doch schön. Schön weitergefeiert, oder? Ja, richtig. Ja, genau. Ach, BVG sei... Ich war nicht mehr zu trinken, da, BVG sei Dank. Ja. Ne? Du sag mal, jetzt ist es aber... Muss man mal Reklame für Hellersdorf machen. Die sind ja nicht so doof, wie man immer sagt. Wer, die Hellersdorfer? Ja, und die Westberliner, die schimpfen ja immer auf die Ostbezirke. Das ist alles Quatsch, ne? Ach so. Ja. Bist du Hellersdorfer oder bist du Westberliner? Ich bin Hermsdorfer. Das ist Hermsdorfer. Im alten Westberlin, ganz oben im Norden. Nicht? Ach so. Ach, du wolltest ich bin, jetzt, da gerne, bin da gerne mal im Osten. Du wolltest jetzt... In Hellersdorf. Ja, lustig Völkchen da. Ja, der, stimmt. Der Zoni, oder? Ja, ja da gelten so die alten Werte noch was. Ich kenne da eine schöne Kneipe, da darf ich mich auch als Westberliner outen. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Genau. Ja. Aber wenn sie mal jeden brauchen, der eine Backpfeife kriegen soll, dann bist du dran, oder wie? Nee, ja nicht? Nee, so schlimm sind die ja nicht. Ach, kick ihn an. Ich kenn mich ja schon mittlerweile. Ja, schön. Na, dann danke ich dir sehr für deinen Anruf. Ja, gut, nein, ich wünsche dir noch eine schöne Sendung. Du hast doch vorhin Goethe erwähnt, wa? Ja, Goethes Klavigo. Genau, genau, super. Wie heißt er? Beaumarchais und Barbier von Sevilla und wie sie alle heißen. Und wie sie alle heißen. Genau, dann danke ich dir für deinen Anruf. Spiel noch schöne Musik heute. Mach ich. Kannst du mal wieder Capella Sef Shibar Shava spielen, das war gut. Was soll ich spielen? Capella Sef Shibar Shava. Ach so. Ja, die habe ich jetzt aber nicht dabei. Naja, nächste Mal. Naja, dann spiele ich mal vielleicht einen indischen Kiffersong, oder? Das ist auch schön, ja. Ja, also einen legalisierungsindischen Kiffersong. Ich bin sehr übrigens für den medizinischen Einsatz von Cannabis, ja. Wofür brauchst du den denn? Bitte? Wofür brauchst du das denn? Naja, ich nicht, aber meine Mutter, die leidet so stark unter Migräne und ich habe gehört, das soll gut sein. Und hast du die jetzt mal zum Kiffen verführen können, deine Mutter? Nee, da traut sie sich nicht ran. Müssen wir mal irgendwie anders machen, ich weiß auch nicht. Wie denn? Musst du ihr Kekse backen oder was? Kekse backen oder Teechen machen oder irgend sowas. Ja. Oh, wobei, das war auch schrecklich. Hast du das gelesen, dass irgendein sympathischer Schüler sich vom Lehrerzimmer eine Tüte in der Büchse, in ein Schüsselchen mit Keksen, mit Haschkeksen abgestellt hat? Echt, ja? Ja, und die Lehrer haben sich alle wie irre stürzt und haben aber auch alle eine Überdosis gehabt. Da mussten 16 Lehrer mit Blaulicht ins Krankenhaus. Oh, mir ist so übel. Ich habe Vision. So eine Überdosis, die macht einen zwar down, aber... Vor allem, wenn man die weiß, also wenn man es nicht weiß, wenn man die weiß, was das ist, dann die dachten wahrscheinlich, die haben eine Fischvergiftung. Ach so, naja. Ich habe selber überhaupt keine Erfahrung, weißt du? Ich habe noch nie gekifft. Ach so. Aber ich bin sehr für den medizinischen Einsatz. Das finde ich auch. Ja, weil, richtig, klar. Wenn man sich überlegt, was für Zeug die Leute sich vollpumpen, was Nebenwirkungen ohne Ende hat, ja. Na, denken wir bloß mal an Klosterfrau Melissa, ist, was da ein Alkohol drin ist, oder? Genau. Ist ja jeder Schnaps ist ja was sanftes dagegen, gegen Klosterfrau Melissenkreis. Ne? Genau. Gut, na, jetzt machen wir wieder Musik. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüssi. Tschüss, Kiffermusik. Punjabi MC Sindhu Shinda Mirza Kade na ranja kan padwaunda te heer khabaundi churi na Mirje ne phir marna kisi je hundi majboori na Kaun karenda yaad sassi nu je thal vich hundi puri na Ishq ne yaro mar jana si je aashik chadde sooli na ਕੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੱਟ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਵੱਲਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਵੱਲਾ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾ ਸਹਿਬਾ ਨੂੰ It was late last summer, my blood colored the sky. When I heard you break your sweat and job in my eye. Never had I cried before, never had my steel heart die before. But now I felt the roar, blast. True love will ever last. But you can't fit my body into a cast. Die for my woman is my mind. My destiny, she speaks through her every freaky line. Her body movement is the way I survive. When I'm on the battlefield, staying alive, March is that, 249 MCs on horseback, so I pull out my steel to fight back, pull out an ounce of this, sip on my right set, walked across the five rivers, 100 degrees, my body burned, my mind sleeps. sieht aus. Was wollte ich da noch ergänzen? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau, und wir wollen mal ein Sendungsziel. Ich habe mich schon gleich wieder jetzt hier, Mensch, kommst du auf BVG vorstellen, da muss man sich natürlich aufregen wie ein Irrer. Aber das entspricht jetzt meinem Zustand heute nicht. Wir dürfen das Sendungsziel, liebe Zuhörer, liebe Anrufer, liebe Zuhörerinnen, liebe Anruferinnen, wir dürfen heute das Sendungsziel nicht aus den Augen verlieren, nämlich eine schön langsame, fast zärtlich beschauliche Sendung zu machen. Das muss doch irgendwie zu schaffen sein. Hallo, wer bist denn du? Ah, jetzt hast du mich aber auch erschreckt hier, weil du so an... Hallo? Hallo, hier ist der Christian. Hallo, Christian. Ja. Also, genau, wir machen ja heute eine total beschauliche Sendung und reden, lieber Jens, ein bisschen langsamer. Ja. Und ein bisschen leiser. Mhm. Ja, und mach nicht so diesen üblichen Terror. Ja. Weil ich mich ja manchmal auch aufrege wie ein Irrer. Ja. Das ist dann auch nicht schön. Ja. Wo man denkt, ach, der Friedrich, das war ein arger Wüterich. Nur, dass sich das so derartig jetzt quasi auf meinen Namen nicht reimen lässt, aber daran denkt man dann natürlich. Manchmal. Ja. Ja. Was ich dich mal fragen wollte, wofür hast du eigentlich deinen Doktortitel? Na, für Verdienst um die Volksgesundheit. Aha. Gut. Ja. Ja, das war... Das war schon alles? Nee, nicht alles, aber das war... Ach so, willst du mal Doktor werden, wenn du groß bist? Wie bitte? Willst du mal Doktor werden, wenn du groß bist? Wie groß bist du denn eigentlich? 1,80. Ah, oh, dann musst du ein bisschen größer werden, wenn du Doktor werden willst. Ja, glaube ich auch. Ja. Ja, so. Hab ich schon mal drüber nachgedacht, aber... Hm. Weil, und was für ein Doktor würdest du denn dann am liebsten werden? Orthopäde wahrscheinlich. Orthopäde? Ja. Aber da hat man den ganzen Tag mit Füßen zu tun. Nee. Was heißt nee? Na doch. Nee, auch mit Knochenbrüchen und... Ach, was weiß ich. Ja, aber mit Füßen eben. Ja, mit Füßen. Hm. Oder? Ja, doch. Ja. Ach, da möchtest du. Ist dein Vater Orthopäde oder ist er Optiker? Nee, meine Mutter ist Physiotherapeutin. Ach so. Ja. Und der Orthopäde fällt nicht weit vom physiotherapeutischen Stamm. Genau. Da könntest du praktisch die Praxisräume ja gleich auch übernehmen. Müsstest eben nur so Schuhspanner, Schuhlöffel und so Sachen noch anschaffen. Ja. Fußabtreter. Ja. Ja. Ja, Christian. Tja, ja. Ja. Ja, zu deiner Sendung. Naja, wa? Naja, beschaulich sind wir schon. Ja, beschaulich, ganz schön. Ja. Aber besinnlich. Ja. Aber, na, besinnlich durchaus auch, aber gesprächlich irgendwie noch nicht, ne? Ja. Ja. Das große Problem. Ja, ja. Nein. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, Christian. Ja. Wa? Ja. Naja, oder? Muss ja. Ja. Ja, und selber? Na ja. Ja. Wa, oder? Ha? Hm. Mann, ja. Ja, ja, so sieht es aus. Ja. Ja. Ach, Christian. Ja. Na, dann hau mal rein, hä? Jo, gleich weiter. Ja, Alter. Ja, dir auch. Tschüss. Hallo, wer bist du denn? Hallo, hier ist der Alex. Ach, brüll doch nicht so, Alex. Entschuldigung. Jetzt soll eine besinnliche Sendung werden. Ach so, sag mal, ich und du kommst hier auch gleich, wie wenn du beim 100-Meter-Laufen Fehlstart machst. Ja, na, ganz besinnlich wollte ich doch mal fragen, was... Nee, du fragst aber nicht besinnlich. Frag doch mal besinnlich. Sprich doch mal langsam, ein bisschen leiser, ein bisschen weicher. Lass dich nicht so einlullt. Ja, also ich wollte mal fragen, wie der Song hieß, den du eben gespielt hast. Aber ich rufe nicht nur deshalb an. Legalize. Wie bitte? Legalize. Von? Punjabi MC offensichtlich. Ach so, weil das wird ja jetzt heutzutage gar nicht mehr gesagt. Sagte der am Anfang selber, dachte ich, muss ich das nicht sagen. Ach, was heißt, das habe ich von Anfang früh gehört. Ach so, wird heutzutage gar nicht mehr gesagt? Nee, es wird einfach nur noch gespielt und dann wird halt erwartet, dass jeder alles kennt. Ich sage eigentlich immer Musik an. Pass mal, wir hören mal jetzt, hör mal rein nochmal, hier, pass mal auf. Gleich. Ne? Punjabi MC. Na? Ah, okay. Oder? Warte. Ja, aber ich hab da erst gerade reingeschaltet. Ah ja. Reingeschalten, wie der Elektriker sagt. Ja. Ja. Was ist denn heute eigentlich das Thema? Ach, nicht kein direktes Thema. Ich versuche bloß einfach jetzt so, ihr wisst was, alle in die Stimmung tiefster Besinnlichkeit zu versetzen. Na, Weihnachten ist aber schon vorbei. Ne, ist doch aber nicht nur Weihnachtsgefühl Besinnlichkeit. Auch besinnlich sein? Nein. Nee, weil ich heute so besinnlich bin. Ach so, da müssen sich alle fügen. Ja, weil ich heute mein Moderatorenkörperchen ist heute praktisch ein Bakterienhotel. Aha, und da ist eine neue Reisegruppe eingetroffen und die will ich nicht verärgern. Ach so. Was hast du? Na, was soll ich haben? Osteoporose oder was? Nee, eine von diesen üblichen Erkältungen. Aha. Oder Krippen oder was auch immer. Hättest dich auch krank schreiben lassen können. Ja, aber dann wäre ja die Sendung ausgefallen. Dann hätte es ja gleich wieder Beschwerde gegeben. Ich meine, ist der Anruferandrang heute so stark oder? Und dann hätte ich auch kein Geld. Ja, ist stark. Ach so. Sag mal, was soll denn diese Frage überhaupt? Ja, Entschuldigung, bin wahrscheinlich so auf Tommy Bosch Niveau. Ja, da kann ich dir jetzt aber schwer helfen. Da weiß man nicht, wer die größeren Probleme von uns beiden hat, oder? Ja, ich komme wieder runter. Okay. So. Naja, aber Besinnlichkeit ist deine Stärke nicht. Du hältst es für eine Weihnachtskrankheit, Besinnlichkeit, oder? Nee, aber hast jetzt du nicht mal Momente der Muße? Des Zurücklehnens, der Nachdenklichkeit? Ja, doch, aber nicht, wenn man, weißt du, wenn man gerade im Abitur steckt, dann... Zweifelst am Leben? Nee? Wie steckst du gerade im Abitur, inwieweit? Na, ich bin kurz davor. Und, was heißt das? Naja, dass ich so in 2, 3, 4 Wochen meine Abi-Prüfung schreibe. Ja, aber das heißt doch nicht, dass du jetzt irgendwas machst, oder? Bis vor kurzem doch. Was bis vor kurzem? Na, bis vor ein paar, sagen wir mal, Stunden. Naja, oder vielleicht Minuten. Was hast du da gemacht? Mir was angeguckt für die Englischklausur. Angeguckt? Warte, hast du aber da gesessen wirklich, und da so? Da kennen mich wahrscheinlich die Leute. Mit so trüben Blick rufgeschaut. Nee, warum? Ja. Und? Das heißt, ist da nicht... Ja, doch, naja. Bist du beim BVG-Vorstand beschäftigt und verdienst unverschämte Gehälter? Nee. Na siehst du, da musst du doch keine Angst davor haben, dass die Leute dich möglicherweise erkennen. Nee, aber aufgrund der Informationen, die ich hier preisgebe. Ja, aber was wären, wenn die dich erkennen würden? Ach, na, ich weiß nicht, ob man dich schämen muss. Na ja, gut, Alter, Vorsicht, hier. Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja, schon wieder. Dann ruf mich an, wenn du jetzt die Angst hast, schon hier. Das ist Tommy-Niveau. Ja. Na, ist schwer davon loszukommen, weißt du. Ja, merke ich schon. Ja, ich schweige meine Runde. Ja, wie sieht's denn aus bei dir, wenn du mal besinnlich, nachdenklich bist, in so eine melancholische Grundstimmung rutschst und es nicht Weihnachten ist? Wie soll es da aussehen? Naja, weiß ich nicht. Gibt es da so Anlässe oder gibt es dann so typische Reaktionsweisen von dir, dass du sagst... Ja, also doch, wenn man besinnlich wird, dann wird man meistens ruhig. Ja. Und warum wirst du besinnlich, wenn du besinnlich wirst? Ja, was meinst du mit besinnlich? Wenn jetzt gerade ein Trauerfall war, nein, oder? Na, besinnlich. Trauerfall, da wird man traurig. Naja, nee, naja. Ja, aber also vielleicht auch besinnlich. Nicht unbedingt im Sinne des Todes, sondern einfach was Negatives. Ja, aber dass man so mal am eigenen Leben zweifelt... Am Sinn des eigenen Tuns, am Lauf der Welt, am weiß ich woran. Also ich stelle mein Tun eigentlich nie in Frage. Überhaupt nicht? Nein, nie? Das ist eine schlechte Angewohnheit. Wie alt bist du denn? Wie bitte? 20. Aber schon wieder zu viel Informationen. Mist, jetzt stelle ich mein Tun doch in Frage. Aber wieso denn? Wie bitte? Was wäre denn da so schlimm, wenn man dich jetzt erkennen würde? Ja, ich weiß nicht. Dann kann ich mir vielleicht morgen auf jeden dummen Sprüche anhören oder so. Naja, wenn du heute nicht besonders dumm rüberkommst, dann musst du dir auch keine dummen Sprüche anhören. Ja? Ja. Musst dir nur Mühe geben, nicht dumm rüberzukommen. Gut. Ich weiß, das ist nicht leicht. Das ist eine weite Herausforderung auch für den 20-Jährigen. Nicht komplett debil zu wirken, oder? Ist doch schon... Die Angst trägst du offensichtlich wie einen Rucksack mit dir rum. Nee. Doch. Ach komm, würde ich ja nicht bei Tommy Walsh anrufen. Ja, naja, danach will ich dich jetzt ja nicht fragen, sondern ja, ich meine. Naja, aber wenn du Angst hast, erkannt zu werden, dann musst du doch jetzt gewissermaßen Angst davor haben, dass wenn du erkannt wirst, dass man dich für besonders bescheuert hält. Und dann hält man dich für besonders bescheuert oder du denkst, dass man dich dann nur für besonders bescheuert halten kann, weil du dich besonders bescheuert benimmst. Nein. Was heißt nein? Also nicht für besonders bescheuert. Na, woher kommt denn dann die Angst, erkannt zu werden? Naja, ich bleib lieber anonym im Radio. Ja, aber warum? Ne, ich könnte ja auch alles auszahlen, jetzt Telefonnummer oder was, aber... Nee, naja, nee, doch, darum geht's doch überhaupt nicht. Ja, ich habe doch von dir irgendwie keine Selbstentblößung erwartet oder gefordert, überhaupt ja nicht. Du hast jetzt nur 5-mal die Angst artikuliert, dass du erkannt werden 5-mal könntest. 5-mal hast du wirklich mitgezählt, was? Naja, dann lass es 3-mal sein. Und jetzt frage ich mich, warum hat jemand so eine Angst, möglicherweise am nächsten Tag wiedererkannt zu werden? Der dann gleichzeitig sagt, er zieht sein eigenes Tun nicht in Frage. Dann offensichtlich doch auch nur aus Angst davor, dass er da eine Ahnung davon hat, dass sein Tun derart in Frage zu ziehen ist, dass er nicht selber das auch noch in Frage stellen möchte. Ja, na, eigentlich wollte ich doch nur den. Eieiei. Aber naja, ich meine, kann ja nicht einfach nur anrufen und ist ja unhöflich. Stimmt. Na, das ist doch aber schön, dass du da wenigstens noch höflich sein wolltest. Ja. Das ist ja auch keine so verbreitete Tugend unter den jungen Menschen heutzutage, oder? Nee, erlebt man wirklich, wenn man sich die Jugend von heute anschaut. Jetzt hast du aber Schiss davor, dass du morgen als höflich geoutet wirst. Ach, nee. Der war gestern höflich im Radio! Beschmeißt ihn mit Pausenbrot! Ja, Pausenbrot. Mein lieber Scholli. So, wie ist es denn nun mal, wenn du mal besinnlich bist? Und du hältst jetzt, sag mal, wirklich für eine schlechte Angewohnheit, das eigene Tun hin und wieder mal in Zweifel zu ziehen, in Frage zu stellen? Nein, aber ich denke, man sollte schon mit einer bestimmten Sicherheit oder Selbstsicherheit einfach durchs Leben gehen. Ja, daran mangelt es. Also nicht die ganze Zeit daran zweifeln einfach. Daran mangelt es dir, man kann sich natürlich auch den ganzen Tag hinsetzen und fragen, was mache ich aber hier? Aber ich habe doch ja nicht davon gesprochen, dass du den ganzen Tag immer nur an dir zweifeln sollst. Ich habe nur gefragt, ob du hin und wieder mal besinnlich bist. Da sagst du, nein, man darf nicht an sich selber zweifeln. Und ich denke, Mann, der Junge hat es aber scheinbar nötig. Dann definier mir bitte deiner Meinung nach, was du unter besinnlich verstehst. Nein, ich frage dich doch nach deiner Form von Besinnlichkeit. Ja, aber wenn du mir nicht definierst, was verstehst du denn unter besinnlich? Einfach jetzt mal hinsetzen. Ja, dann frage ich dich, was du unter besinnlich verstehst. Ja, ich verstehe die Weihnachtszeit als besinnlich. Ist das Einzige, wo du gewissermaßen besinnlich bist? Ansonsten bist du praktisch immer unter Hochspannung. Würden, glaube ich, andere so sagen, ja. Und gewissermaßen selbstdarstellungsterroristisch. Nee. Nee? Nein. Aber beobachtest du gewissermaßen dein Image? Also sagen wir mal so. Aus der Angst, dass du scheiße rüberkommen könntest. Ja, sagen wir mal so, mich interessiert jetzt nicht so viel, was nur andere über mich sagen. Aber warum? Woher kommt dann die Angst, dass du möglicherweise erkannt werden könntest, wenn dich das ja nicht interessiert, was andere über dich sagen? Ja, hätte ich nicht sagen sollen, glaube ich. Naja, du hast es ja gesagt und du hast es ja gewissermaßen nicht nachdenkenderweise ehrlich gesagt. Ja. Die Angst artikuliert, dass du erkannt werden könntest. Und die Angst, erkannt werden zu können, kann doch nur darin bestehen, dass andere Leute dann irgendwas über dich sagen. Jetzt sagst du aber, dass es dir eigentlich komplett egal ist, wenn andere Leute was über dich sagen. Stimmt aber nicht. Ja, schon wieder wie eine Frau, widersprüchlich, oder? Nee, ist nicht wie eine Frau. Nee, ist wie ein unsicherer Jugendlicher. Dankeschön. Ja. Ja, den nimmst du jetzt natürlich als einen Tritt in die Eier. Ist es aber nicht. War nur eine gewissermaßen halbwegs präzise Schlussfolgerung, der du mir eigentlich zustimmen müsstest, die du nicht nur als Beleidigung nehmen solltest. Oh, das Leben ist so schwer, oder? Ich glaube, es ist zu spät dafür. Das sind immer Ausreden. Man soll nicht an sich zweifeln. Ich glaube, es ist zu spät dafür. Oh, jetzt bin ich aus Versehen höflich gewesen. Ja. Ja. Bist du denn manchmal besinnlich und nachdenklich und ziehst dein Tun doch in Zweifel? Also, wie gesagt, dann eher seltener. Bin mir eigentlich schon ziemlich sicher. Ich denke nach, bevor ich was tue. Was könnte denn passieren, wenn du dein Tun in Zweifel ziehen würdest? Also du hast ja offensichtlich eher das Programm, das nicht zu machen. Ja. Dafür muss es ja einen Grund geben. Mach ich einfach so. Was? Auch für Sachen, von denen man glaubt, dass man sie einfach so macht, gibt es in aller Regel doch Gründe, über die man sich vielleicht nur noch keine Gedanken gemacht hat. Aber denkst du, keine Gedanken machen ist eine Tugend? Nee. Weil eben hast du ja auch gerade gesagt, überlegst eigentlich immer. Ja. Außer bei den Sachen, wo du nicht überlegst. Und die bilden wahrscheinlich die Mehrheit. Nee. Nee? Nee. Ach, weißt du was, ich gehe jetzt schlafen. Geh mal schlafen. Ja. Tschüss. Ciao. Eieiei, ach Mensch, hätte er doch lieber bei Wasch angerufen. Hallo, wer bist denn du? Ich frage. Ah ja. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo Kuttner, hier ist Michael. Ich Hallo. Bin Radioleiter. Hallo Michael. Ja, was ist lieber hören? Ein Jörg Fauser-Gedicht, ein besinnliches oder ein Rilke-Gedicht? Oder hast du Dante, göttliche Komödie da? Wo die, hier nicht in meiner Wohnung. Ach so, schade. Fragen. Wo nämlich die Verräter mal malträtiert werden. Ich glaube im 33. Gesang, das ist toll. Aber hier ein Freund von mir geht gerade gucken. Ach, der schaut jetzt nach, ob er Dante, göttliche Komödie hat? Ja, genau. Ach super. Kennst du eigentlich Jörg Fauser, Kuttner? Ja. Ey, schön. Und jetzt willst du mir von dem ein Gedicht vorlesen? Ja, das Einzige, was ich im Internet gefunden habe. Ich wollte eigentlich ein besinnliches Gedicht von Fauser raussuchen, aber es ist jetzt höchstens besinnlich, wenn man sich vorstellt, wie er da in seiner Kabuchte sitzt und auf seine Schreibmaschine raufhaut. So. Und das Gedicht dann zum Besten gibt. Na, dann ist ja jetzt mein Ehrgeiz geweckt und jetzt schaue ich auch gleich mal im Internet nach, ob man unter Fauser nicht noch ein anderes Gedicht. Ist schwer. Also es gibt so eine Jörg Fauser-Page, die ist schon ziemlich alt. Ja. Und dann lyrikwelt.de, Gedichte, vserg1.htm. Na, warte mal, lass mich mal suchen. Du kannst aber überlegen, ob du jetzt irgendwie dein Gedicht parallel vortragen solltest. Es gibt doch auch so eine Gutenberg-Seite oder so. Kann ich ja machen, eine Gutenberg-Seite. Ja. So, die Jörg Fauser-Page. Ja, ja genau. Ja, und dann gibt es aber auch noch socialbeat.com. Ja, genau. Steht da was? Nee, da steht auch. Und das ist ein Auszug von Gedicht hier. Ja, Bier mit Bukowski? Ja, genau. Ach, den liest du jetzt vor? Dann lese ich das vor, genau. Ah ja, dann liest mal das Bier mit Bukowski vor. Okay. Ein Bier mit Bukowski. Das nächste Bier ist todsicher das Bier, zu viel. Und während ich darauf warte und schon spüre, wie der Schnaps die Nieren zersetzt, mache ich schnell die Augen auf. Was für ein Arsch die Frau an der Theke hat. Die poröse Zunge der Fernsehansagerin. Die saß da im schmalen Handtuch. Die saß da mit Kretz und Korn und Ratten am Sack. Die saß da fürs Fleisch. Der Saft ging daneben. Die Perücke rutschte ins Ketchup. Sie ließ das Glas fallen, dann sich selbst. Euch habe ich alle gefressen. Langsam das Bier auswürfeln und langsam nach draußen gehen. Langsam wie die Würmer aus dem After kriechen. Die Tellerminen sind uns längst so egal wie das Feuilleton. Alles in Ordnung mit deiner Menschheit? Alles ganz klar. Wenn es in der Hose feucht wird, gibt's drei Möglichkeiten. Pisse, Blut oder kalter Bauer. Such dir was aus, raus. Eieiei. Nicht ja, naja, doch, das ist schon irgendwie sich nur zu deutlich artikulierende Besinnlichkeit, oder? Ja, es gibt auch besinnliches Gedicht von Jörg Fauser, aber ja. Ich hatte keins hier. Ja, so ganz unbesinnlich war dann ja doch nicht, abgesehen von der Wort- und Bildwahl. Ja, kick ihn an. Ach, wenn du besinnlich bist, liest du Jörg Fauser. weiß ich nicht. Wenn ich besinnlich bin, weil ich dann mache, Musik hören vielleicht. Und dann aber auch eher besinnliche Musik wahrscheinlich, wa? Boah, kommt drauf an. Das ist ja immer so, wie man es empfindet, die Musik. Also, naja, so ein Klassiker ist ja doch irgendwie eher eine Frauenstimme und vom Tempo her ein bisschen langsamer. Ja, also Hesanova ja zum Beispiel ist besinnliche Musik. Hesanova zum Beispiel. Ja, genau. So Zeug, ja. Aha. Ja, habe ich heute überhaupt gar nicht bei, fällt mir gerade auf. Da kann man auch gut, kann man auch Briefe schreiben an Hesanova, finde ich. An Hesanova? Nein, wenn man... beim Hesanova hören. Gottes Willen, nein, bei Hesanova, dann kann man gut Briefe schreiben, finde ich. Ah, ja. Also es treibt dann so gut die Worte aus dem, ja. Sag mal, du schreibst noch Briefe? Wenn ich überlege, mein letzter Brief ist wahrscheinlich Jahre her. Ich schreibe schon mal Weil man wirklich, Briefe, ja. Also ich bin inzwischen auch so ein E-Mail-Krüppel geworden eigentlich. Also ich schreibe die Briefe auch meistens auf Computer, weil man sonst meine Schrift nicht lesen kann. Ja, gut, aber dann druckst du die schon noch aus, faltest die zusammen, tust sie in den Briefumschlag, drückst eine Briefmarke rauf und schreibst vorne die Adresse hin. Ja, genau. Ach, toll. Also nicht so oft, ich schreibe nicht denn nicht Briefe, aber es kommt schon mal vor, ja. Und hebst du die dann, wem schreibst du denn da Briefe? Ans Amt, Wohnungsamt, so Sachen eben, ne? Nein, da brauche ich keine Hesanova hören. Ach du, immer wenn ich an die Steuer schreibe, dann höre ich mal schöne Hesanova dabei. Vielleicht sollte man es machen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, man würde ein bisschen entspannt, wäre ein bisschen entspannter. An Freunde oder Freundinnen? Eher sonst Freundinnen, aber Freundinnen wäre vielleicht zu viel gegriffen. Eigentlich so Leute, die man so kennengelernt hat mal. Ja, aber schon weibliche Leute, die man auf Festivals kennengelernt hat. Ja. Wie denn auf Festivals? Was für Festivals denn? Was für Festivals? Ja, Musik. Nicht, weil es ist lange her. Budapest habe ich eine ganze Menge Leute kennengelernt und da schreibe ich gelegentlich nochmal oder telefoniere. Was war da für ein Festival? Seagate Festival heißt das. Also Insel Festival übersetzt. Auf der, es gibt ja zwei Inseln so. Ja. Dodona, Ubuda und Margareteninsel. Auf der Ubuda-Insel ist dann einmal im Jahr eine Woche lang Festival. Musik? Musik, Musik, live, also Live-Musik. Schön mit Heather Nova. Heather Nova habe ich noch nicht gesehen. Ah, Nick, aber wer war mal da gewesen? Ich wollte gerade, Lou Reed war mal da gewesen. Obwohl Lou Reed klang live eigentlich, na, fast scheiße. Also, ja. Ist nicht, also ist nicht für Festival geeignet, die Musik. Ist einfach zu. Lou Reed ist nicht Festival geeignet. Ja, genau. Also muss man einfach, muss schon ein Studium seine Sachen machen. Ach, schön. Ach doch, aber Ehens habe ich ja, klar, prima, klar. N. Clark kann man auch immer schick hören. N. Clark. Zur Besinnlichkeit. Da verbindet sich auch frühe elektronische Musik und Poesie verbinden sich da schön miteinander. Das kann ich nicht beurteilen. N. Clark kann ich nicht so. Ach so, du wirst es gleich beurteilen können. Ach, du spielst jetzt N. Clark. Weil ich jetzt N. Clark spiele. Okay, dann spiel mal N. Clark. Und ich genau. Guten Abend. Okay, ich dir auch. Tschüss. Tschüss. So, genau, wie gesagt, jetzt spielen wir N. Clark. Und dann kommt Kurzinfo und dann geht's weiter. War, oder? Dann machen wir schön weiter, besinnliche Sendung. Ein bisschen ganz langsam, regen uns nicht auf. Lass doch die BVG-Vorstandsarschlöcher verdienen, was sie wollen. Wir fahren schön Straßenbahn. Am I? You queer? No, just peculiar. So this is where the future lies, in a beer gut belly and an open fly. Broken to acrylic, mindless boys, punching, kicking, making noise. Ach, ich glaube, hier die Nummer ist beschaulicher. Wir spielen lieber die Nummer. Oder? Gibt's da Einwände? Nee.

brauchen Liebe, tausend Dinge wollen wir nicht sein. Tausend Dinge sagen bitte, könnt ihr vielleicht einmal aufmerksam sein. Basti Hanke, der mir ja sowieso in hervorragender Erinnerung ist, weil er die wunderbarsten, nein nicht die wunderbarsten, aber super Marianne-Songs massenhaft gecovert hat. Machst du, Basti, machst du eigentlich sonst auch so andere richtige Musik? Dann schick mir doch auch mal was. Eine wunderbare Coverversion. Wer von euch den Ehrgeiz hätte, vielleicht auch tausend Dinge brauchen Liebe zu covern und daraus so eine Lesio Dub-Nummer zu machen oder irgendwas. Macht's, macht ein MP3 draus, schickt es an kuttner@kuttner.de und wenn's nicht grober Schrott ist, wird's hier gespielt und ich bin eigentlich recht optimistisch, weil in aller Regel traf bei solcherlei Aufrufen hier grober Schrott nie ein. Das zur Ehre der Hörer und Macher. That is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ich habe hier sowieso heute noch ein paar Musiken, die ihr mir geschickt habt, die schon längere Zeit bei mir rumliegen und die dann doch mal gespielt werden müssen. Kinder, wir wollen nicht veressen. Das soll heute irgendwie eine ganz eher beschauliche, nachdenkliche, bisschen so etepetete Sendung sein. Eine Sendung, in der man durchaus, wenn man sie denn hat, Selbstzweifel äußern kann. Es gibt zwei Telefonnummern, an die ihr euch wenden könnt, nämlich zum einen die hier, da landet ihr dann direkt bei mir in der Sendung. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und die andere Telefonnummer ist die des halbautomatischen Anrufbeantworters. Kinder, verachtet den halbautomatischen Anrufbeantworter nicht. Da kann man nämlich anrufen und einfach so Sachen sagen. Könnte zum Beispiel die bezeichnendsten Zeilen aus dem 33. Gesang von Dantes Inferno, was die Verräter betrifft, das ist nämlich so ein tolles Bild. Die Verräter liegen natürlich in der Hölle. In der Hölle ist es aber extrem kalt. Sie liegen auf dem Rücken, erleiden große Schmerzen, weinen deswegen und die Tränen frieren auf ihren Augen, haben so kleine Eisseen auf den Augen, weinen darunter und können eigentlich nicht mehr weiter weinen, weil die Tränen nicht rauskommen. Wer das zum Beispiel rauskommen können, wer das zum Beispiel vorlesen wollte oder andere besinnliche Gedanken hat, besinnliche Reflexionen, der kann da beim Halbautomaten durch einen Anrufbeantworter anrufen und da einfach aufs Band sprechen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, hallo, wer bist denn du? Du hast ja hier angerufen. Ja, hallo. Ja, hallo, wer bist du denn? Ich bin Bianca. Bianca. Ja. Ach, das ist schön. Wenn's um Besinnlichkeit geht, dann aber haben Frauen sofort gleich Oberwasser, oder? Ja, natürlich. Wieso natürlich? Sind Männer prinzipiell genetisch so unbesinnlich? Naja, so. Außer wenn sie krank sind. Dann ja. Sind sie aber auch extrem weinerlich, ne? Ja, doch, das stimmt. Ja. Bianca, findest du denn eigentlich Selbstzweifel haben besser als keine Selbstzweifel haben oder findest du keine Selbstzweifel haben besser als Selbstzweifel haben? Na, was haben die besser? Na, was findest du besser? Leute, die keine Selbstzweifel haben oder Leute, die Selbstzweifel haben? Ach so, naja, ein bisschen Selbstzweifel könnte man schon mal haben. Ja, so ein bisschen kann man schon mal haben. Jo. Ja, ein bisschen kann ja wohl nichts schaden. Bianca, hast du denn Selbstzweifel? Hast du eigentlich gar nicht mal so. Eigentlich, aber ein bisschen hast du dann doch schon Selbstzweifel. Ja, ab und zu mal, ja doch. Ja, was sind denn da deine Hauptselbstzweifel? Naja, ja, weiß ich jetzt auch nicht so, fällt mir jetzt gerade nicht so ein. Aber wenn du an dir zweifeln würdest, oder wenn jemand an dir zweifeln würde, wo hätte er denn recht, wenn er an dir zweifelte? Ja, ich weiß nicht, am besten frage ich da mal meinen Bruder, glaube ich. Der Ach so, ob der an dir zweifelt? Ja. Frag ihn mal, woran er an dir zweifelt. Ja, ich frage mal kurz. Wobei, ein Bruder kann da eigentlich gar nicht recht haben, der erzählt irgendwelchen Mist, aber frag ihn mal. Ja, und, was meinst du nun? Das ist ja, lieber. Er hat auch keine Ahnung. Na, das ist ja ein lieber Bruder. Ja. Der ist total nett, oder? Ja, aber sonst eigentlich nicht. Meistens. Also. Normalerweise nicht. Nee. Aber er zweifelt gerade an meiner Ehrlichkeit. Ach so. Warum das? Ja, wahrscheinlich wegen meiner Aussage. Weil du gesagt hast, dass er ein netter Bruder ist. Ja, eben nicht. Ach so. Ja. Das hält er von dir für zutiefst verlogen. Ja, anscheinend schon. Ach, ehrlich? Aber wenn du jetzt mal ganz ehrlich bist, wie findest du den? Ach, na ja, er ist eigentlich ja, manchmal ist er ja eigentlich doch ganz nett schon. Ja? Aber manchmal ist er auch irgendwie ein bisschen doof. Naja, so ist es mit den Geschwistern. Ist er älter oder ist er jünger als du? Älter. Wie viel denn? Na, 5 Jahre. Und wie alt bist du? Na, 14. Ach so. Ja. Ah, ach, da sind aber selbst, du zweifelst zwar gerne an dir, weißt aber nicht genau, woran du da zweifelst. Naja, es ist jetzt auch nicht so häufig, dass ich das irgendwie immer daran denken würde oder so. Kennst du denn Leute, die zu sehr an sich selbst zweifeln oder Leute, die zu wenig an sich selbst zweifeln? Nö, eigentlich nicht so, naja, nee, eigentlich nicht. Du bist also, ja durch. Ja, du bist so von Durchschnittszweiflern umgeben. Ja, könnte man so sagen. Ja, und der Bruder zeichnet sich auch nicht durch extremen Hang zu Selbstzweifeln aus. Nee, eigentlich gar nicht. So. Bianca, aber du hast ja jetzt wahrscheinlich ja nicht wegen der Selbstzweifel angerufen, oder? Nee. Sondern weil du der Sendung zu ihrer Besinnlichkeit verhelfen wolltest. Ja, na, ich bin eigentlich eher gar nicht so ein besinnlicher Typ. Also natürlich ist man natürlich auch manchmal besinnlich, das ist ja klar, aber ich bin eher so ein heiteres Gemüt. Ja, da bin ich ja im Grunde auch. Also ich bin ja auch ich habe, glaube ich, diese wunderbare Mischung aus Heiterkeit und Jähzorn. Ja, doch, das ist immer schon sehr schön, dir immer zuzuhören bei der Sendung. Ja. Da hast du genau die richtige Mischung getroffen. Ja. Ja. Ja, man könnte zum Beispiel auch noch, also ich weiß nicht, vielleicht über Augustus, da hatten wir ja vorhin mal das Thema. Ach so, ja, weil Livia angerufen hat. Ja, genau. Genau. Der war ja auch ein sehr friedlicher Mensch eigentlich. Der Augustus. Also, was betrifft, was in deinem Lateinbuch darüber steht, meinst du? Nee, wir hatten das mal im Lateinunterricht gehabt, also. Ach so. Das ja so schön friedlich gewesen sein soll. Hm? Ja. Also im Grunde auch so ein besinnliches Gemüt. Ja, eigentlich der durchaus also, das kann man ja natürlich nicht mehr sagen, aber... Ja, aber der durchaus als sympathischer Jugendradiomoderator vorstellbar wäre. Ja. Vermutlich. Genau. Die heutige Sendung wird von Julius Caesar moderiert. Heute ist Donnerstagabend, der irre Nero zündet gleich wieder Rom an. Ja, das wäre schön. Da würde ich aber dann auch gerne Radio hören. Ja, aber... Nur, dass man dann im Latein sprechen müsste. Ja, das ist natürlich ein sehr großer Nachteil. Das ist dann ein sehr großer Nachteil. Bianca, ich danke dir für deinen Anruf. Ja. Okay? Tschüss, schönen Abend noch. So, Kinder, ich habe jetzt den halbautomatischen Anrufbeantworter schon erwähnt, oder? Dann werden wir uns mal anhören, was rauskommt, wenn ihr den halbautomatischen Anrufbeantworter angerufen habt. Dann liegt ja da so ein Rohmaterialband vor, wenn ihr diese Telefonnummer gewählt habt. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Das wird dann aber immer feinsinnig zusammengeschnitten und hört sich ungefähr so an. Die im gesellschaftlichen Realitätsgrund wirksamen Widersprüche setzen sich fort im Denken. Das, was die Gesellschaft antagonistisch zerreißt, das herrschaftliche Prinzip ist dasselbe, das vergeistigt. Die Differenz zwischen dem Begriffenen und dem ihr Unterworfenen zeitigt. Das Denken selbst ist zum Herrschaftsakt geworden. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi, Kuttner, Ecke Wolle. Ich wollte dir erstmal mitteilen, dass ich mich riesig freue auf den Videoschnipselabend jetzt am 12. Warte mal, dann machen wir jetzt mal eine kurz mal eine Pause. Der Anfangstext, den fand ich, da müssen wir nochmal reinhören, den fand ich schon sehr seltsam und faszinierend. Die im gesellschaftlichen Realitätsgrund wirksamen Widersprüche setzen sich fort im Denken. Das, was die Gesellschaft antagonistisch zerreißt, das herrschaftliche Prinzip ist dasselbe, das vergeistigt. Die Differenz zwischen dem Begriffenen und dem ihr Unterworfenen zeitigt. Das Denken selbst ist zum Herrschaftsakt geworden. Nicht schlecht, oder? Insofern würde ich mich sehr freuen, wenn es hier für den halbautomatischen Anrufbeantworter, das ist die Telefonnummer von dem? Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Wenn wir da jetzt vielleicht so eine Art Heidegger-Beauftragten finden könnten, der immer so Heidegger-Zitate mit Schmackes vorträgt unter dieser Telefonnummer hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Denn man versteht es jetzt vielleicht nicht direkt, was gesagt wird, aber man ist doch beeindruckt, oder? Die im gesellschaftlichen Realitätsgrund wirksamen Widersprüche setzen sich fort im Denken. Das, was die Gesellschaft antagonistisch zerreißt, das herrschaftliche Prinzip ist dasselbe, das vergeistigt. Die Differenz zwischen dem Begriffenen und dem ihr Unterworfenen zeitigt. Das Denken selbst ist zum Herrschaftsakt geworden. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hi Kuttner, Eckewolle. Ich wollte dir erstmal mitteilen, dass ich mich riesig freue auf den Videoschnipselabend jetzt am 12. März, am 50. Und dann muss ich dir sagen, ich bin ja eigentlich ganz froh, dass es automatische Anrufbeantworter gibt. Bei euch ist es ja halbautomatische, denn ich habe festgestellt, als ich damals noch keinen hatte, wenn morgens mich Leute um 5:30 oder um 6 angerufen haben, dann habe ich immer gedacht, entweder ist was ganz Schlimmes passiert oder sie sind total besoffen. Und jetzt hatte ich vor einem Tag oder 2 Tagen, ist es hier also morgens auch so kurz nach 6 einen Anruf gehabt und den möchte ich dir mal vorspielen. Herr Sabine hier, ich möchte mal wissen, warum du von meinem Sohn die CD hier beschmierst und kaputt machst. Krieg den Deutschen, das hat für dich nur ein Nachspiel. Eigenartig, wa? Also da weiß ich gar nicht, wer Sabine ist und so weiter. Wie gesagt, ich freue mich auf deinen 50. Videoschnipsel abends und so weiter. Bis dann, tschüss. Am Ende wird alles gut. Und wenn es doch nicht gut ist, ist es eben noch nicht zu Ende. Ja, ich wollte nur mal sagen, warum sich Politiker nur von vorne fotografieren lassen, weil man von hinten sehen würde, dass sie gar kein Rückgrat haben. Ein lieber Gast mit 100 Bollerschüssen empfängst du ihn vor deinem Haus. Genauso lässt du ihn hinaus. Und denkst, es hätte einer treffen müssen. Die Staude der Geduld ist bitterart, doch endlich bringt sie Früchte süß und zart. Marmor, Stein und Eisen bricht, nur unsere Kristalle nicht. Klirr, die Schneeflocke. Ja, hallo, ich versuche jetzt zum dritten Mal eine Sache zur Sprache zu bringen. Das ist also dieses schreckliche Schächten. Das heißt, ich finde es unmöglich, dass man hier den Muslimen und den Juden das Recht zu Billigtiere auf grausamste Weise zu schlachten, indem ihnen ohne Betäubung einfach die Kehle durchgeschnitten wird, sodass sie am eigenen Blut ersticken. Und wir können doch nicht auf jeden beliebigen Aberglauben irgendwelcher Leute irgendwelche Rücksicht nehmen. Fehlte nur noch, dass ultra-orthodoxe Hindus hierher kommen und wollen womöglich die Witwenverbrennung einführen. Oder dass ultra-orthodoxe Muslime meinen, bei Streitigkeiten, da müssten die sich irgendwie zu Tode steinigen oder sonst was. Christliches Denken bedeutet zu viel die Vergewaltigung des Gegenstandes. Denn das Begreifen des Objekts hebt im Allgemeinbegriff die Einmaligkeit des Objekts auf, macht es sich identisch und vereinnahmt es so idealistisch. Gegenüber diesem Versuch des Subjekts, sich das Objekt im Denken anzueignen, ein Versuch, der nur den falschen Schein gelungener Identität, der der Gesellschaft eigen ist, zurückspiegelt, fordert Adorno, die bleibende Nicht-Identität des Objekts zu wahren. Indem philosophisches Denken hierzu sich anschickt, wird es dialektisch. Negative Dialektik ist das konsequente Bewusstsein von Nicht-Identität. Doch scheint der Vollzug einer derartigen Dialektik unmöglich, denn wie könnte das Nicht-Identische anders bestimmt werden als wiederum begrifflich. Eine Dialektik müsste ja versuchen, über den Begriff mit dem Begriff hinaus zu gelangen, um ans Begriffslose heranzureichen. Wenn überhaupt, kann dieser Versuch nur annähernd gelingen, indem das Bewusstsein sich gleichsam bewusstlos versenkt in die Phänomene, zu denen eine Stellung bezieht. Latein ist einzig gut für einen Philosophieverein. Popalapop! Versuchen wir es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Arbeit. Auf jedem Schreibtisch, auf jedem Küchentisch, Arbeit liegt auf der Straße. Und doch Millionen überqualifiziert, unterqualifiziert, arbeitslos, zu jung, zu alt, arbeitslos, arbeitslose Mütter, arbeitslose Künstlerinnen. Reiches Land, armes Land, das aus Menschen Arbeitslose macht. Arbeitslos, nur ein Wort und doch so mächtig. So. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen. Ach so, nee, wollte ich jetzt, sondern ihr. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, vielleicht findet sich noch, jetzt den Adoniten hatten wir, vielleicht findet sich noch eine Heidegger Auftrag da. Da war ich nicht so vertraut mit, hört man ja, dann kann man eben immer gerne schön zuhören, oder? Die im gesellschaftlichen Realitätsgrund wirksamen Widersprüche setzen sich fort im Denken. Das, was die Gesellschaft antagonistisch zerreißt, das herrschaftliche Prinzip ist dasselbe, das vergeistigt. Die Differenz zwischen dem Begriffenen und dem ihr Unterworfenen zeitigt. Das Denken selbst ist zum Herrschaftsakt geworden. So sieht es aus, würde Bernd Gülke da sagen. Naja, wir versuchen uns mal hier weiter an einer beschaulichen Sendung. Die Nummer des halbautomatischen Anrufbeantworters ist offensichtlich durch. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. So, hallo, wer bist denn du? Tag, hier ist der Steven. Wer? Steven. Steven, Tag Steven. Tag. So. Du wolltest jetzt Dante zum Vortrag bringen, nehme ich an. Nee, nicht direkt. So, Steven. Ja. Ja, denn let's be beschaulich, wa? Auf jeden Fall. Was heißt beschaulich eigentlich auf Englisch? Oh, ja. Da hat man schon wieder gleich ein Problem, oder? Na, eigentlich sollte ich das nicht haben, nee. Wie? So mit meinem Leistungskurs kennt. Du hast Leistungskurs Englisch? Ja, aber beschaulich ist gerade nicht so. Ist nicht gerade deine Stärke. Ja, Beschaulichkeit ist nicht gerade meine Stärke. Fällt dir jetzt quasi nicht ein. Ah, das ist natürlich total ärgerlich, wa? Ja. Ah. Beschaulich. Schwierig, wa? Ja, ich muss mal gucken hier. Naja, vielleicht lass uns doch einfach beschaulich sein. Ja. Ich denke, das ist schon ein guter Schritt. Ja? Ja. Tranquility. Jetzt echt? Tranquility, ja, Tranquility, aber gibt wahrscheinlich noch, naja, Contemplative, stimmt, das klar. Das klingt aber schon ja. Gut. Introspective. Ach, naja, brauche ich da gar nicht erst gut. Nachgucken. Genau, brauchst du da jetzt praktisch gar nicht nachgucken, hab ich ja schon wieder rausgekriegt. Bist du denn, hast du denn so einen Hang zum Beschaulichen? Seltener. Ach, sag mal, als junger Mensch muss man ja auch immer schnell und hitzig und fetzig sein, oder? Naja, auf jeden Fall. Sonst wird man ja für bekloppt gehalten, möglicherweise. Und naja, irgendwie Beschaulichkeit ist ja jetzt im Moment auch kaum möglich, würde ich sagen. Warum? Na, weil es schlecht ist mit Beschaulichkeit. Weswegen ist es schlecht mit Beschaulichkeit? Na, weil immer so viel passiert. So international überall, meinst du jetzt? Nachrichten und so. Ja, aber andererseits, früher ist ja auch nicht weniger passiert. Ich meine, der Zweite Weltkrieg war ja auch kein Spaß. Weiß nicht, früher habe ich es noch nicht gelebt. Und da haben sie auch Weihnachten gefeiert. Ja, und also. Ja. Ja. Naja, da habe ich ja noch nicht gelebt. Ja, gut, aber ja. Beschaulicher war früher. Naja, aber grundsätzlich würde man ja schon sagen, wahrscheinlich davon ausgehen können, dass sie damals auch beschaulich gewesen oder Momente der Beschaulichkeit hatten. Ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt mehr war. Aber du meinst, dass jetzt quasi Al-Qaida Beschaulichkeit unmöglich macht? Ja. Ja, aber würdest du dir jetzt dann von einer islamischen Terrororganisation gewissermaßen deine inneren Seelenzustände vorschreiben wollen, lassen wollen? Nee, muss ich ja nicht. Siehst du? Ja. Also von daher müsstest du doch praktisch aus politischer Korrektnis auf innerer Beschaulichkeit dann doch bestehen. Ja, aber vielleicht sind die ja auch beschaulich in ihrer Art. Ja, mag ja sein, aber der geht ja jetzt um deine Beschaulichkeit, die dir jetzt offensichtlich abhanden gekommen ist, die einfach noch ja nicht vorhanden war. Na, jeder war, denke ich mal, schon beschaulich. Ja, wann warst du mal beschaulich? Wann war ich mal beschaulich? Oder wärst du denn jetzt gerne mal beschaulich? Ja, durchaus, aber dann müsstest du auch eine andere Hintergrundmusik, was ich als Vorschlag... Ich habe jetzt ja keine andere Hintergrundmusik. Also im Moment habe ich gar keine Hintergrundmusik, aber ja, wenn, dann halt keine, oder... Ja, naja, die ist nicht so beschaulich. Na, darum habe ich die jetzt so praktisch nicht gespielt mehr. Ja, musste man eine neue... Nein! Doch? Nein! Na, warum nicht? Na, aber warum denn? Na, weil die nicht beschaulich ist und überhaupt nicht passt. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Nee, ich könnte ja irgendwas anderes im Hintergrund so neutral dudeln lassen, aber das bringt's ja auch nicht, oder? Nee, das muss schon beschaulich sein. Naja, ich könnte ja auch im Hintergrund was Beschauliches laufen lassen. Ich versuch mal. Soll ich mal versuchen? Wollen wir mal versuchen? Wie das, wenn im Hintergrund was Beschauliches läuft? Wie wär's denn mit Alexandra? Alexandra habe ich ja mit, wollte ich nachher irgendwie nochmal spielen. Ja, na, das ist auch zum Beispiel beschaulich manchmal. Ja? Ja, na, mein Freund der Baum. So. Bang, bang. Ach so, nee, das meinte ich jetzt ja nicht. Ach so, hier ist ein Kicken. Ah, das ist ja beschaulich schon mal. Das ist doch aber auch, das ist auch hier auch gleich total beschaulich, oder? Aber kommt, Alexandra kommt noch. Musst du keine Angst haben. Alexandra ist gebongt. Wie kommst du jetzt auf Alexandra? Ist mir gerade so eingefallen. Aha. Beschaulich, na, mein Freund, der Baum ist tot, ne? Ja. Okay. Oh ja, stimmt, da wird man total nachdenklich, wa? Schon. Oh, geht's mir, ja. Ah. Oh. Cat Power. Da wird man auch gleich beschaulich, wa? Mm, ja, ein bisschen. Ja, was geht denn jetzt in dir vor? Beschreib doch mal. Was jetzt in mir vorgeht. Ja, hör mal noch kurz drin. Weißt du, was das für ein Song ist? Nee, man erkennt es überhaupt gar nicht. Hm. Eigentlich ist es I Can Get No Satisfaction von Stones. Nicht wirklich, oder? Doch, doch. Die Musik ist einfach anders. Der Text ist... Ja, beschaulicher halt. Als beschaulicher als irgendwie der alternde Mick Jagger. Ja, der ist ja im Allgemeinen auch nicht sonderlich beschaulich. Genau. Aber trotzdem ist der Song jetzt hier beschaulich, wa? Ja. Ist schon toll. Man muss nur langsam... Selbst wenn ich ganz langsam rede... Kann man mir eine gewisse Kontemplativität, Tranquility nicht absprechen. Stimmt's? Ja. Steven, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 19. 19? Ach, ja. Sag mal, da sollte man doch aber schon mal einen Ansatz von Bescheid, also wenigstens eh mal tiefen Liebeskummer gehabt haben und gewissermaßen am Gang der Dinge unabhängig von Osama Bin Laden zweifeln. Ja, ab und zu ist man ja auch beschaulich, besonders im vierten Semester, aber... Bist du vierte Semester? Was studierst du, Steve? Nee, nicht Studium. Nee. Ach so. 13. Klasse und so. 13. Klasse, ach so. Ja, wenn man deine schriftlichen Prüfungen schon hinter sich hat. Und seine Schrift nicht lesen kann dabei. Naja, das macht er nicht. Hast du schon hinter dir? Die Lehrer müssen schon. Und jetzt sitzt dir gewissermaßen die Angst im Nacken. Wovor? Vor den Zensuren. Ach, naja. Nee? Pff, nö. Hast du denn schon mal Liebeskummer gehabt? Ja, sicher. Ja, und hast du schon mal eine andere tiefgreifende Lebenserschütterung erfahren müssen? Eine Lebenserschütterung? Nee. Noch nicht? Ich bin ja auch durchaus ein heiteres Gemüt jetzt. Ja, also der beste Fall war mal, ihr wisst noch, ein Auffahrunfall beobachtet, wo bei Blechschaden geblieben ist. Aber Liebeskummer hattest du schon mal? Ja, naja. Aber wie lange ungefähr? Wie lange? Ja. Wissen nicht. Stunden? Na, mindestens. Stunden? Ja, mindestens. Fast zwei Tage? Nee. Nee, so lange nicht? Nee. Naja. Ich meine, das würde ja auch meinem heiteren Gemüt zu widersprechen. Ja. Ja. Ach, du bist von Selbstzweifeln auch überhaupt gar nicht geplagt? Nein, nicht so sehr. Meine Schwester hat ja gerade angerufen. Die hat das ja schon gesagt. Ach so. Ach, das war eben deine Schwester. Ach, und du bist jetzt der große Bruder. Ja. Der ja nicht so gut ist, wie sie ihn verkaufen wollte. Naja. Naja, du willst es bloß nicht zugeben. Ach, du scheinst mir aber doch ein sympathischer großer Bruder zu sein. Ach, wenn ich jetzt noch einen großen Bruder bräuchte, dann würde ich dich sofort nehmen. Aber brauche ich praktisch nicht. Das ist ja natürlich schade. Hast du denn einen großen Bruder gehabt? Nee. Nein. Was heißt ihr habt, sag mal? Ob ich ihn habe? Ja, naja, jetzt bräuchtest du den ja weniger als in deiner Kindheit. Wieso braucht man in der Kindheit braucht man einen großen Bruder? Na klar. Na, aber du hast doch auch Kinder gehabt, oder? Nee. Und aber war das natürlich bestimmt nicht schlecht. Ach, ist jetzt interessant. Siehst du, jetzt kommst du anlässlich der Tatsache, dass du keinen großen Bruder hattest, wirst du jetzt doch beschaulich. Was denkst du denn, was dir verloren gegangen ist, dadurch, dass du keinen großen Bruder hattest? Na, eine Vorbildfunktion vielleicht. Eine Vorbildfunktion? Ja, schon. Vielleicht fehlt dir auch bloß die Feindfunktion, an dem man sich abarbeiten kann, von dem man sagen kann, dieser Idiot, den man quasi Tag für Tag lebt. an dem man, gegen den man ein eigenes Lebenskonzept entwickeln kann. Na, muss man ja nicht unbedingt. Was wären denn die Leute, die dir relativ nah sind, gegen die du lebst, gewissermaßen? Na, du sagst, so will ich nicht werden. Wie bitte? Na, will ich jetzt nicht unbedingt kommen. Ach so, also ich meine, das sind ja normalerweise, muss man ja auch nicht so um den Brei rumreden, aber sind das normalerweise wären es ja die Eltern. Ja. Wo man sagt, oh, ich will nicht werden, was mein Alter ist. Sagt das stimmt. Singt Rio ja. Reiser. So weit ist es schon, ja? Ja. Aber sind die nicht selber schon auch, hören die nicht auch schon noch laute Musik? Nee. Tragen Turnschuhe ja, und so? Ja, beschauliche Musik. Ach echt? Was hören die denn so? Herbert Grönemeyer, sagt meine Schwester. Naja, wurde ja nur eben gerade präsentiert, Herbert Grönemeyer. Ist ja so jugendunkompatibel nicht, wenngleich es möglicherweise deine Musik nicht ist, aber ist ja Fritz-verträglich praktisch. Ja, das stimmt. Also insofern hören deine Eltern durchaus Fritz-verträgliche Musik. Während du dann wieder zu Alexandra neigst. Nein, nicht nur unbedingt. Aber es ist mal was anderes als das, was sonst nur im Radio kommt, was du spielst, die Musik. Ja, das stimmt. Ja. Aber jetzt zeigt Alexandra doch nicht mit. Doch, hier ist sie. Allerdings würde ich mal wieder anregen, ein antikapitalistisches Lied zu spielen. Ein antikapitalistisches Lied? Na, aber unbedingt. Ach, mein lieber Scholli. Jetzt bin ich ja hier in der Bredouille. Weil wir die doch mitschneiden und covern sollen. Ach so, genau. Habe ich denn jetzt hier auf die Schnelle ein antikapitalistisches Lied dabei? Da muss ich ja mal schauen. Ei. Du machst es mir jetzt hier aber auch nicht leicht. Naja, dann muss ich aber nächstes Mal dran denken. Da bringe ich wieder ein antikapitalistisches Lied mit. Naja, Tonsteine Scherben wäre jetzt. Die sind immer antikapitalistisch, aber... Ja, Tonsteine... Oh ja, die sind gut, okay. Die sind schon okay, oder? Ja. Oder nicht? Doch. Doch. Ja, da kann man nichts sagen. Naja, andererseits habe ich jetzt hier auch nochmal Goethe gecovert von Henning on the Highway. Was ja auch nicht schlecht ist. Goethe gecovert? Naja, nicht gecovert, sondern aus Goethe mit Sprachausgabeprogramm und arme Leute Synthesizer vermusikalisiert. Ja. Selbstgemacht. Machst du denn auch Musik? Nee, ich mach keine Musik. Ach so, aber du hast ja gesagt mitschneiden und wegen covern und so. Ja. Können ja andere machen. Ich will ja die Musik wenigstens mitschneiden. Ach so. Ah. Covern können ja andere. Naja, genau, dann wird nächste Mal wieder eine ordentliche antikapitalistische Musik gespielt, dass es hier so seine Freude hat. Oder? Klar. Ja, so geht es ja hier nie weiter. Mensch, Meier, da zieh genau. Wenn ich nicht erinnert werde, dann vergesse ich immer gleich wieder und dann zieht der alte Schlendrian, der mir sowieso eigen ist, ein. Das ist nicht schön. Steven, danke ich dir für deinen Anruf. Ja. Ja? Tschüss. Was sagt deine kleine Schwester da? Dass ich noch jemanden grüßen soll. Nein, aber hier in der Sendung darf doch nicht gegrüßt werden. Na gut, dann grüße ich Mixer nicht. You know. Tschüss, Steven. Okay, tschüssi. So, dann hören wir uns jetzt mal Henning on the Highway mit Willkommen und Abschied an und danach dann gleich den Zusammenschnitt der letzten Sendung. Ihr wisst ja, David schneidet immer schön die Sendung mit, macht ein Mini-Hörspiel draus, das dann so verschiedene Folgen hat. Jetzt sind wir Folge 41 von The Talk Funkers, vorher aber Henning on the Highway. Willkommen und Abschied von Johann Wolfgang Goethe. Da müssen wir gleich nochmal zurück. Hört sich da an wie ein Clark, oder? Super. Willkommen und Abschied von Johann Wolfgang Goethe. Gedacht. Der Abend liegt schon die Erde und an den Bergen ging die Nacht.

Am liebsten ist mir nach wie vor die Pizza-Kaltzone. Zone ist Zone. It's a Zoni. Hey Mann, es gibt ja sogar eine Polenzone seit dem Irak-Polen-Konflikt. Irak-Polen? Ja. Die haben da keinen Konflikt? Natürlich. Und seitdem gibt es eine polnische Besatzungszone. Polnische Besatzungszone? Hab ich ungehört. Wo sind denn die Polen? Im Norden, in der Mitte, im Süden? Im Norden sind wir doch drüber geflogen. Achso. Ich habe jetzt nur vergessen, wo die pakistanische Zone war. Die pakistanische? Naja, da gab es doch immer einen Konflikt. Irak-Pakistan? Ja, logisch, um Tee oder so ging's da. Aber ich meine, Pakistan hat doch keinen Tee. Ach, Indien meinst du? Meine ich ja. Indien und Pakistan. Was ist da hier hupf wie gesprungen? Irak oder ein Land deiner Wahl, Konflikt. Ja. Sag mal, wo ist eigentlich Fanny abgeblieben? Fanny van Dan? Eben war doch die ganze Zeit noch da. Rätselhaft, oder? So sieht's aus. Die Geschichte einer Band. Nächste Woche, nächster Teil. Wieder mal ein Mini-Hörspiel von David, der es faustdick hinter den Ohren hat. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. Wer kommt hier aus der Pizza-Kaltzone? So, Kinder. Ach, ich verfall schon wieder hier in meinen alten jähzornigen Trott. Ich weiß nicht, ob ich das als ein Zeichen der Gesundung nehmen soll. Ich nehme es eher als schweres Krisensymptom. Bin eigentlich immer noch dabei, zu versuchen, hier eine halbwegs besinnliche, eine langsame Sendung zu machen, in der nicht rumgebrüllt wird, in der bestenfalls die... Ach nee, jetzt hätte ich beinahe niesen müssen. Genießt wird. Hallo, wer bist denn du? Hi, David. Hallo, David. Und damit hier keine Verwechslung aufkommt, du bist nicht der David. Bitte? Du bist nicht der David. Der von dem gerade eben. Von dem ich eben geschwärmt habe, von dem eben zu hören war. Nee, der bin ich nicht. Ah, schade, mit dem würde ich mich auch mal gerne unterhalten. Ja, mit dem hast du doch sicherlich zu öfteren mal das Vergnügen. Ach so, stimmt, ja, Kikan ist mir völlig entfallen, genau. Den sehe ich ja praktisch jede Woche. Richtig. Hallo, David. Oh, warte mal eine Sekunde, bitte. Jetzt geht's schon, alles klar, mein Telefon hat eine kleine Macke. Ach so. Ja, ist ja besser ein Telefon. Nein, schon gut. Besser das Telefon als ich. Ne? Genau. Ja, richtig. Wobei, Macken sind ja durchaus dann teilweise auch bieten ja so eine gewisse Gesprächskompatibilität unter Umständen. Auf jeden Fall. Genau. Unter Umständen. Unter Umständen. Manchmal lässt man es aber auch besser bleiben. Genau, kommt immer auch auf die Art der Macke drauf an. Korrekt. Würdest du denn aber so grundsätzlich sagen, dass du vielleicht doch auch eine Macke hast? Ich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, welche Art denn? Mindestens eine. Und hast du eine Vorstellung davon, was du für eine Macke haben könntest? Oh ja, eine ist ein ziemlicher, sagen wir mal, eine meiner Macken ist meine Sentimentalität, aber die ist mir eigentlich ganz angenehm. Ach, das ist schön, das finde ich aber auch, ich neige auch zu Sentimentalität. Und hin und wieder auch so eine Kitschanfälligkeit, oder? Nee, mit Kitsch hat es eigentlich weniger. Also jetzt sagen wir mal Alexandra hören? Ja, es kommt auch ganz auf die Definition von Kitsch an. Was der eine unter Kitsch versteht, ist noch für den anderen noch längst kein Kitsch. Stimmt, ja, ich meine Kitsch jetzt auch nicht so brüllend schrecklichen Kitsch, sondern sowas wie eben Alexandra. Mein Freund der Baum ist tot. Wo ja, sagt, das so ist ein bisschen heftig. So eine gewisse Kitschität hat's ja, aber trotzdem spricht es doch auch so eine innere Sentimentalität an, oder? Richtig. Also dieses Ding da von Alexandra ist gar nicht so übel, obwohl es nicht meine Wellenlänge ist. Aber ich finde, das hat schon seine Daseinsberechtigung. Hat's, finde ich auch, genau. In welcher Beziehung bist du denn eher so sentimental? Wenn du so an früher denkst, oder? Oh, das ist eine gute Frage, wahrhaftig. Die kann ich so aus der Hüfte gar nicht beantworten. Also ja, sicherlich, logisch. Wenn ich an früher denke, an meine Vergangenheit, dann... Wie alt bist du denn? ...könnten da auch gewisse Sentimentalitäten aufgesogen, ungefähr in deinem Alter, möchte ich meinen. Hey. Ja, das ist ja nicht so alt. Du machst es nicht mehr lange. Was? Du bist ja gut drauf, ey. Naja, also ist auch mein Zustand ein bisschen, der mich so pessimistisch werden lässt. Kuttner, halt mal noch ein bisschen, wäre doch schade um dich, oder? Na, wobei ich jetzt gerade wieder im Spiegel gelesen habe, dass im Vorabdruck von so einem Buch, was hat mich auch lange bewegt. Nämlich die komplette Veralterung unserer Gesellschaft, von der man sich ja wirklich immer noch kämpft. Ich bin ja auch ein Prophet dessen, Jugendkultur, welch ein Schwachsinn. Ich glaube, auf dem Alexanderplatz steht immer noch so eine Infobox, dass der Alex zu einem jugendgerechten Platz umgebaut werden soll. Wo ich immer nur dafür plädieren kann, man muss einen altersgerechten Platz machen. In 20 Jahren ist die Hälfte der DDR-Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, älter als 50 Jahre. Die Hälfte sind über 50. Ja, das haut überhaupt nicht hin irgendwie. Ja, was ich aber also, ganz schön finde, diese ganzen so kommt. Kindsköppe verschwinden, bleiben nur noch grauhaarige Kindsköppe übrig. Die dann alle in Jogginghosen mit der Wasserflasche unterm Arm auf dem Weg zum Squash-Turnier sind. Ja, wenn sie noch in der Lage sind, Squash zu spielen. Nein, die werden doch auch immer gesünder, die alten Säcke. Naja, gut. Oder, okay, Mann, was wenn ich da am ich wohne ja da am Volkspark Friedrichshain, ich meine, man sieht hin und wieder auch junge Menschen rennen, aber der, also mich immer erschreckendste Ausdruck sind dann immer so Mit-50erinnen. Ja, mit eben 2 Liter Wasserflasche, die aber dann. Aber was du eben sagtest mit den alten Leuten, dass sie immer gesünder werden, das ist auch so ein Ding, das ist irgendwie nicht so ganz richtig, weil du kannst, wenn du alt wirst, kannst du im Alter kannst du eigentlich nur gesund sein, wenn du auch genügend Geld hast. Und naja, aber die haben doch alle Geld, die alten Säcke haben doch alle Geld. Ah, naja, nicht alle, es gibt eine Menge, es gibt eine Menge Alte, gut, in unserem Lande auch, in dieser Stadt Berlin. Naja, aber die joggen ja nicht. Die also wenig über wenig Mittel verfügen, und je mehr es Alte werden, desto größer werden die finanziellen Probleme. Ah ja, kommt außerdem die alte Leute haben auch wieder, können sich nicht mehr anständig ernähren und so weiter und so fort, und dann sind sie auch nicht mehr in der Lage, solche Sportarten auszuüben, ohne sich schnell Verletzungen zuzuziehen. Genau, da muss Verletzungen ich mich ziehen sie dann auch gleich total zu Boden, weil sie nicht das Geld haben, um sich Ärzte leisten zu können. Sag mal, bist du Mediziner oder Soziologe? Bist du Mediziner oder Soziologe oder arbeitest du im Gesundheitsministerium? Ich arbeite überhaupt nicht mehr. Ach so, warum denn? Weil ich keine Lust habe, für diesen Staat Steuern zu zahlen. Ich werde auch bald verschwinden hier aus Deutschland. Und auch wohin in Europa denn? Am besten. Wohin denn? Och, mir schwebt so Kanada vor. Aber was willst du in Kanada machen? In Kanada will ich leben. Aber da haben sie doch auch einen Staat. Ja, sicherlich. Aber meinst du, der ist besser? Menschen, weißt du? Ach so. Naja, aber dann kommt doch auf jeden Bewohner praktisch mehr Staat. Guck mal, ihr habt einen Staat und 80 naja, Millionen und Deutsche. Wie viel? Der Staat ist auch in Kanada zum Beispiel lange nicht so, naja, wie soll ich mich ausdrücken? Bist nicht dir so sicher? Unangenehm wie hier und hat auch nicht meinst so unangenehm. Wir haben doch auch, wir haben doch auch, naja gut, das schon, aber Polizisten und so was haben die doch auch alle und Scheckbetrüger und Aufsichtsratsvorsitzende. Naja, da hast du auch wieder recht. Ich meine, die sämtlichen Systeme auf diesem Globus. Ja, ist ja auch nicht das sozialistische Eldorado. Genau. Ist ja auch nicht das sozialistische Eldorado. Wahrhaftig. Oder sozialistische Wärmestube, hat doch Landowski damals gesagt. Bitte was? Oder sozialistische Wärmestube. Hat sozialistische Wärmestube. Ja. Das ist amüsant. Ja, das war ein schöner Wahlkampfslogan von Landowski. Wahrhaftig. Naja, gut. Ach, Kanada, ist das eine Alternative? Ja, finde ich schon. Ja. Also Kanada ist ziemlich viel weites Land, also ziemlich wenig, nicht so fett besiedelt, weißt du? Ich finde ja immer, da wo der liebe Gott einen hingestellt hat, soll man seine Aufgabe erfüllen. Weißt du, der liebe Gott, weißt du, ich glaube gar nicht, dass der so lieb ist. Ich schätze mal, irgendwann platzt dem ganz schön der Kragen und dann knallt es. Ja, denn wäre er ja lieb, wenn ihm mal endlich der Plan kratzen würde. So kann man es natürlich aber auch. Aber dem platzt ja nicht der Kragen. Och, das sag mal. Wieso, der kickt sich doch seit 2000 Jahren schon die größte Scheiße an. Ja, ich meine, der hat ja ein ganz anderes Zeitgefühl als wir Menschen. Wir Menschen sind ja sowas wie Insekten. Für naja, ihn, aber andererseits, naja, das ist aber jetzt aber auch nicht gerade liebevoll. Andererseits muss er doch ein bisschen aber auch auf das Zeitgefühl der Menschen in Rücksicht nehmen. Der hat ja vielleicht jede Menge Zeit, aber jeder normale Mensch, wie viel Zeit hat denn der? Was 60, 70 Jahre. Inwiefern, ich meine, Gott hat auf uns nicht die geringste Rücksicht zu nehmen. Ich meine, wir kümmern uns doch auch einen Scheißdreck. Wieso denn? Wir haben uns den lieben Gott ausgedacht, dann soll der vielleicht auch Rücksicht nehmen. Naja, wenn es so ist. Sonst denken wir uns den wieder ein. Sonst denken wir uns den wieder ein und dann hat er Pech gehabt, der liebe Gott. Bitte? Sonst denken wir uns den wieder ein und dann hat er Pech gehabt, der liebe Gott. der feine Herr lieber Gott? Ja, wenn du davon ausgehst, dass er nicht existent ist, dass er nichts weiter ist als eine Fantasie, dann spielt es ja ohnehin keine Rolle, ob man ihm einen so pragmatisch gegenüberbringt oder nicht. Ich bin da so pragmatisch. Ich will ihm ja da ohne ins Handwerk pfuschen, aber ich denke andererseits, wenn es ihn wirklich gibt, dann könnte er sich doch hin und wieder mal ein bisschen so zur Geltung bringen und müsste nicht irgendwie, also ich meine, ich muss mich ja nicht beschweren, mir geht's ja gut. Ich bin ja Radiomoderator, also ich habe ja kein Hader mit Gott. Mhm. Aber da gibt's doch andere Leute, oder? Vielleicht kann er auf die mal ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, ich weiß nicht, wenn man sich mit der Materie ein bisschen eingehender befasst, dann bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als verzweifelt zu werden, dass er sich wahrhaftig zur Geltung bringt. Wie denn? Es gibt zum Beispiel, ich meine, wenn, hast du schon mal die Bibel gelesen? Ja. Im Ernst? Neue Testament, im Alten so rumgeblättert. Und nur, ja, nur die erotisch anzüglichen Stellen rausgesucht. Ja, der böse Gott des Alten Testamentes, ist schon klar. Da musst du die Bibel anfangen, und zwar von ganz vorne. Du musst die Bibel lesen wie jedes andere Buch. Jedes Buch, das man liest, fängt man für gewöhnlich vorne an mit der ersten Seite. Ja, wobei, wir wollen uns mal nicht vormachen. Sind schon zwei sehr verschiedene Bücher. Sind schon zwei sehr verschiedene Bücher. Was? Neue Testament und Alte Testament. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Hast du denn die Ilias gelesen? Die was? Die Ilias. Was ist das? Ist noch älter. Nee, keine Ahnung. Siehste? Homer. Ach so. Ja, ja. Den Kollegen kenne ich auch irgendwie. Siehste, genau. Lies den mal. Ja, gut, jetzt hör mal auf, hier über Gott zu lästern. Sonst, wenn es dir nachher wirklich... Ich doch nicht über Gott, ganz im Gegenteil. Ach so, na dann ist er gut. Aber dann hast du mich irgendwie missen. Naja, aber wenn er jetzt zuhört, ist er vielleicht auch peinlich. Oder? Ja. Was soll's? Denkt er, na, die Schnösel da unten, die kriegen kleine Backpfeife. Der feine Herr Kuttner soll mal nach Hause kommen. Oh, schon wieder Schiss, wenn ich in meine Traditionsecke kicke. Sag mal, den Panther von Rilke. Genau. Hat es den heute schon gegeben? Ja, der wurde schon vorgetragen. Ah, schade. Ich habe ein bisschen später eingeschaltet. Ah, tut mir leid. Das ist ein wunderbares Gedicht, wirklich. Ja. Das ist sehr schön. Genau. Ja. Ach, da arbeitest du nicht, willst du aber nach Kanada. Wer soll denn deine Fahrkarte bezahlen? Der von dir so verachtete deutsche Staat, nehme ich an. Naja. Sag mal, meine, aber dass die Staatsverdrossenheit... Vielleicht bin ich Polizist zwischendurch noch und kann als Polizist ein bisschen Wege lagern. Und Steuern eintreiben, auf die Art und Weise auch eine Menge Geld verdienen. Vielleicht solltest du lieber bei einer BVG immer die Schwarzfahrer rausfischen. Oder so. Damit weiter die Vorstandsgehälter bezahlt werden können. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, oder bei der Deutschen Bank Werte schaffen. Aber ich habe hier noch ein interessantes Gedicht. Zwei sind das eigentlich. Die würde ich ganz gerne noch zu Gehör bringen. Naja, können wir uns auf eins einigen? Das ist ein zusammenhängendes Ding. Das optisch, das kann ich natürlich jetzt nur versuchen verbal rüberzubringen, ergibt das einen Atompilz, das Ding. Und, ach, da willst du jetzt ein Katastrophengedicht vortragen? Ach, so katastrophal ist das gar nicht. Naja, aber die Dicht aussieht wie ein Atompilz? Bitte? Es sieht so aus wie ein Atompilz, wenn du es jetzt auf der gedruckten Seite siehst. Naja, super. Und das soll jetzt irgendwie besinnlich stimmen? Und der erste Teil heißt Zum Teufel oder analog zu Mad Max. Und der zweite Teil heißt Ich will oder zu viel Mitgefühl. Das hast du doch selber geschrieben. Könnte sein. Nein, die könnte nicht sein, das hört man sofort an der Überschrift. Jetzt bist du fertig, oder? Bitte? Jetzt bist du fertig. Ja. Siehst du? Absolut, ich bin am Boden zerstört. Na, dann trag mal vor. Okay. Zum Teufel oder analog zu Mad Max. Ich rase dahin mit meinem Donnergefährt. Der Himmel bedeckt mit Finsternis den aufgerissenen und geschundenen Leib der Erde. Abgeschlagene Bäume säumen den Toten. Mein lieber Weg von Asphalt. Sag mal, du dreust jetzt aber Angst so. Angst vor mir selbst steuere ich die Maschine durch das Chaos. Es braucht kein Gericht. Ich richte mich selbst, der Mensch. Das war's jetzt? Das war der erste Teil. Das Zweite, warum sagst du denn der Himmel, warum bedeckt von Finsternis, warum sagst du nicht finster? Bedeckt von Finsternis? Ja, das wäre nicht ein bisschen bedeckt. Zu karg. Du brauchst ja noch ein bisschen Melodie drin sein. Ja, aber da ist nicht Melodie drin, das ist jetzt aber ein bisschen geschwurbelt, muss ich mal ehrlich sagen. Naja. Bedeckt von Finsternis, bedeckt von Wolken. Von. Aber wie sieht ein Finsternis aus? Meinst du, das ist finster? Der Himmel ist finster. Das ist eine klare Ansage. Aber bedeckt von Finsternis ist doch nur eine poetisch sein wollende Ansage, verstehst du? Da muss man aufpassen, wenn man die Dichte schreibt. Bedeckt mit Finsternis, mit Finsternis den aufgerissenen und geschundenen Leib der Erde. Was ist daran falsch? Na, bedeckt. Wenn ich schreiben würde, wie du es sagst, wäre es falsch. Nee. Der Himmel bedeckt von Finsternis. Nee, auch nicht. Ich würde ja nicht bedeckt sagen. Ich würde sagen, der Himmel finster. Naja, gut. Da weiß man, der Himmel ist finster. Aber was ist denn, der Himmel ist bedeckt mit Finsternis, wie ein Tisch mit einem Tuch bedeckt ist? Der Himmel bedeckt mit Finsternis. Er bedeckt mit Finsternis den geschundenen Leib der Erde. Kann er aber ja nicht. Der kann doch nur finster sein, der Himmel. Also, na gut, mach weiter. Dichterische Freiheit, sowas gibt es. Nee, so was nennt man dichterische Ungenauigkeit. Gut, dann lass uns spalten jetzt. Zweite Gedicht, finde ich. Zweite Gedicht. Nee, mein Lieber, Kritik muss sein. Ja gut, okay. Zweite Gedicht. Ich will oder zu viel Mitgefühl. Ich will, dass es mir gut geht. Ich will mich wohlfühlen können. Ich will glücklich sein. Und das ist keineswegs egoistisch. Denn ich kann mich nicht wohlfühlen, geschweige denn glücklich sein, solange um mich herum Dreck, Unrat und Unglück ist. Auch wenn es mich nicht direkt betrifft und ich eigentlich alles habe, was ich benötige, habe ich doch zu leiden unter dem Schmerz und der Not allen Lebens bis hin zu jedem Grashalm um mich herum. Es tut mir weh, wenn ich irgendein Lebewesen sich quälen sehe und meine Freude ist sofort geschmälert, wenn ich bemerken muss, dass jemand nicht froh ist, auch ein Mensch. Na gut, wollen wir dabei belassen. David, ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Jetzt kannst du ein schönes Gedicht hören. Das heißt Bevölkerungsexplosion. Bin ich gespannt. Okay, bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, der folgende, auch von diesem, was ich vorhin genannt habe, Sound Poetry Mental Radio, findet man irgendwo unter www.ubu.com. Ist da, ist nicht auf dem Mental Radio, ist auf 10 plus 2, 12 American Text Sound Pieces von Anthony Gnazzo. Was wollte ich sagen? Ach so, genau. Bevölkerungsexplosion heißt der Text und danach kommt dann, und das ist eine seltsame Übereinstimmung, singt, wird dieser Text quasi nochmal oder aufgenommen, zumindest in einem Song, den Martin Kippenberger vorträgt und der neulich in Kill Bill, zumindest auf dem Soundtrack, auch wieder zu hören war. Ihr merkt schon, raffiniert gebaut, oder? Zum einen American Text Sound Pieces von Anthony Gnazzo. Die Bevölkerungsexplosion von 1969. Danach Martin Kippenberger singt einen Song, den jetzt bei Tarantino Dingschen Sinatra. Okay, alles klar? Naja, dann können wir anfangen. Bevölkerungsexplosion. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang,

Der Bahntechnikhersteller Bombardier will in Deutschland angeblich rund 1000 weitere Stellen streichen, das schreibt die Süddeutsche Zeitung. Viele Jobs sollen demnach auch im Werk in Hennigsdorf bei Berlin wegfallen. Zum Sport. Im Fußball-DFB-Pokal-Halbfinale hat Werder Bremen gegen den Zweitligisten VfB Lübeck nach Verlängerung 3:2 gewonnen und steht damit als erste Mannschaft im Finale. Und in der deutschen Eishockeyliga spielten die Eisbären auswärts gegen Düsseldorf 2:3 und stehen nach dem vierten Viertelfinalsieg nun im Playoff-Halbfinale. Der Verkehr auf Fritz, immer noch die Meldung von der A10 südlicher Berliner Ring. Schönefelder Kreuz Richtung Potsdam zwischen Rangsdorf und Genshagen gab es einen Unfall und dort stehen immer noch zwei Fahrstreifen nicht zur Verfügung. Ansonsten gute Fahrt. Fritz gratuliert. Paul van Dyk. Glückwunsch, Paul. Olle. Congratulations. Ich hab immer gewusst, du hast es drauf. Super toll, Paul. Zu 3 Dance Star Awards. Als bester internationaler DJ. Für die beste Party des Jahres. Und für die beste elektronische Musik in einem Werbespot. Die Dance Stars USA gehören zu den weltweit bedeutendsten Auszeichnungen im Bereich Dance Musik. Und Paul van Dyk gehört zu Fritz. Der Soundgarden am Abend mit Paul van Dyk. Jeden Mittwoch ab 20 Uhr Advanced Electronic Music. Die aktuellste elektronische Musik aus aller Welt und im Radio. Preis der Musik. Fritz. Ich war noch ein Kind, da kamen Zigeuner, Zigeuner in unsere Stadt. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Kamen in unsere Stadt. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so zottig, sie zogen die Wagen so schwer. Tam, ta, ta, ta, tam, tam, ta, tam, tam, ta, tam. Und ich lief hinterher, immer nur hinterher. Dann kam der Abend, es wurde ein Feuer entfacht. La, la, la. Und die Zigeuner, sie haben getanzt und gelacht. La la la, ein Zigeuner, Zigeunerjunge, er spielte am Vorgitar. Tam, ta, ta, ta, tam, tam, ta, tam, tam, ta, tam. Und ich sah sein Gesicht, aber er sah mich nicht. Zigeunerjunge, er spielte am Feuergitarre. Tam, ta, ta, ta, tam, tam, ta, tam, tam, ta, tam. Dann war das Feuer aus und ich lief schnell nach Haus. Am anderen Tag konnte ich nicht erwarten, die fremden Zweine zu sehen. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Aber ich durfte nicht gehen. Die Wagen so bunt, die Pferdchen so dicht, zog ich zurück an den Ort. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Und ich lief einig fort. Und ich überlege mal, weil ich jetzt abstellen soll, aber ich finde es ja gerne schön, wenn auch CDs Alterungserscheinungen haben. Die Zigeuner nicht mehr, la la, wo sie noch denn gesungen, da war es leer, la la. Zigeuner Junge, wo bist du, wo sind euer Wagen? Tam, ta, ta, tam, tam, ta, tam, tam, tam, tam, doch es blieb alles leer und mein Herz wurde schwer. Zigeuner, Zigeuner, wo bist du? Wer kann es mir sagen? Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Das blieb als Lied und ich fand es leer. Tam, tam, tam, tam, tam. Das blieb alles leer und ich fand es leer. So, das war die Inhaltsangabe zu Zigeunerjunge von Alexandra. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Noch 20 Minuten Besinnlichkeit hier on air praktisch. Hallo, wer bist denn du? Hey, hier ist Rotraut. Hi, Kuti. Na, hallo, Rotraut. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Ich wollte doch eigentlich mit Martin Dittinger covern, weißt du, die Sexualität und so. Ach so, aber jetzt ja, auf, und? Der hat einen Abschwung gemacht. Ja. Wieso denn das? Der hat mich mit allem alleine gelassen und es ist nicht mehr wahr, ja. Wie? Ja, er hat mich verlassen. Nein, wie lange wart ihr denn zusammen? Naja, doch schon, nicht anderthalb, aber irgendwie so, ne? Nein, und nach ja, und anderthalb hat Jahren? Ja, und alles und miterzogen, mein Junge, du hast ja mal in der Strippe gehabt, mein Kleinen, ja. Und alles, weißt du. Och, nein. Auch, ja. Und jetzt gerade, wo quasi eure künstlerische Karriere auch hätte starten können. Ja, eben nicht. Ja. Jetzt muss ich das alleine schaffen. Das ist ja nochmal besonders bitter, nicht. Genau. Ja, sieht so aus. Ach, Mann, ey. Und dann hat er hier alle die lassen und sich jetzt nicht klagen. Weißt du, ich meine, ich will ja irgendwie beitragen. Wie, was hat er an alles gelassen? Naja, na, Besinnlichkeit. Er hat angefangen zu renovieren und so. Und hat ja, ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Und so, und dann war er weg und weiß ich nicht und sagte mir noch, ich soll meinen Vater heiraten und frag nicht nach so einem Schein. Ach, warum ja. sagt er denn, du sollst deinen Vater heiraten? Ja, das ist ja doch ein geheimnisvoller Rat. Wie, was sagst du? Na, das ist doch ein geheimnisvoller Tipp, oder? Ach, du Gott, sollst deinen Vater heiraten? Ach so, weil du von ihm er wahrscheinlich... Er ist verheiratet, erstens und zweitens. Ja, erstens ist er verheiratet. Ja, aber du hast ihn wahrscheinlich allzu oft als Vorbild und Beispiel angeführt. Ja, dein Vater sagt, dein Vater macht ja auch so und dein Vater ist ja nicht so und dein Vater, haha. Nee, aber ja, das kann doch aber ein Mann schon wirklich in den Wahnsinn treiben. Er ist politisch aktiv und alles. Und dein so. Vater? Ja, und ja. Weißt du, und der Heiko war nicht... Wie bitte? Wie hieß der? Martin. Martin. Nee. Martin war nicht... Nee, der war nicht politisch. Nicht politisch. Naja, dann musst du deinen Vater heiraten. Nee, geht doch nicht. Ach so, stimmt, geht ja nicht. Naja. Nee, komm. Ach Mensch, aber und da hast du den... Aber was ist denn eigentlich das Thema? Sag mal, Besinnlichkeit. Naja, Besinnlichkeit, ne? Beschaulichkeit. Ja, ist doch ja. eigentlich was Schönes. Naja, nur hast du ja jetzt aber gerade die verlassen worden sein und der Flur ist noch nicht renoviert, Blut im Bauch, oder? Doch, der Flur ist fertig. Ach so, fast, na ne? Gott sei Dank. Ich bin auf den Durchgang zum Zimmern und die Zimmer von Chris und von mir sind noch nicht. Ja. Und morgen krieg von der Ufa hier, weißt du, von der Uferfabrik krieg zwei Männerinnen, die helfen mir erstmal die Schränke wieder gerade zu rücken. Und naja, ist doch klar, der hat ja alles so stehen lassen, nicht? Und vorhin ja. hat er erstmal die Sachen rausgepackt. Sag mal, der ist ja echt über so Hals über Kopf, hat er da einen Absprung ja, gemacht? Ja, er kam gestern Abend doch nochmal vorbei und meinte dann irgendwie, ich würde ihn nur verletzen oder was, ja? Und war dann wieder sang- und klanglos weg oder was? Und ja, aber ach, vielleicht hast auf, du ihn aber ja. auch mal verletzt oder was? Ich verstehe das eben nicht. Pass mal auf, ich war gestern völlig fix und foxy und lag da in meinem Bett und hab nun nicht schön angezogen hier Weinkredenzt oder so, ne? Ja, warum denn nicht? Ja, entschuldige. Ich konnte nicht mehr, ich war völlig fix von Foxy. Warum denn? Ja recht, weil gut, der die Schränke da weggeräumt hat oder was? Nee, weil der die Schränke von der Wand abgerückt hat? Nein, um Gottes Willen, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe einfach irgendwie nicht die Gastgeberin. Ich bin nur, habe ich irgendwie ja. vielleicht erwartet, dass er das irgendwie versteht oder ich weiß auch nicht, was in mir vorging, aber ich dachte irgendwie, ach, ich weiß auch nicht, was ich gedacht habe. Und aber warte mal, was hätte er denn verstehen sollen? Na, dass ich da irgendwie fix und foxy war, oder? Warum so. Warst du denn fix und foxy? Ich meine, ich hatte wenig geschlafen die Nacht davor, weißt du? Ja, warum denn? Ja, vielleicht auch, weil wir da irgendwie so einen Stress hatten oder so, ne? Ja, mit dem Martin. Ja, und mein ja. Vater war ja vorher da. Ach Gott, der Vater gesagt, schon genau, wieder. Und mein Vater hatte ihm gesagt, dass ich doch meinen Schlaf bräuchte und meine Termine wahren müsste. So, daraufhin hat er aber nicht reagiert, sondern erst als mein Sohnemann, der nämlich gestern krank war, ist es schon vorgestern, ihm morgens an Frank und Frei erzählte wohl, das hat er mir dann wieder brühwarm erzählt, der Martin, hat er ihm erzählt, lass mich überlegen, Moment, jetzt kommt es mir gerade nicht in den Sinn, warte, wie hat er es gesagt? Mann, jetzt ist ja irgendwie eine Gedächtnislücke, warte mal. Ach so, dass Opa ihn ja rausschmeißen wollte, den Martin. Oh, sag mal, ihr habt ihn aber auch echt als Fußabtreter genommen, oder? Nee, eben nicht. Dein Vater zieht den immer an den Ohren, der Bengel sagt so, Opa wollte dich schon längst rausschmeißen, oh Gott. Du bist immer fix und foxy und erzählst, nee, der soll sich ein bisschen stärker politisch engagieren. Ja, na, da kann der doch, da kann der doch aber nur das Weite suchen. Naja, ist ja kein, na, warum, na, ist ja klar, dass du zur Elternversammlung gehst. Ist ja, so deine Brut, doch, oder? Die Schule wird umgestellt, Ganztagsschule und ja, alles. Ja, aber was kann Martin denn dafür? Verteilt und so. Und ja, aber was kann Martin denn dafür? Nee, natürlich nicht, aber was soll ich denn jetzt machen? Das ist ja furchtbar, ich möchte ja eine Besinnlichkeit machen, ja, und sitze hier beim Weinen, aber ach Mensch, und dann hast du das Lied nicht hingekriegt, ja, weil das ja so dumm gesponnen hat, ach, entschuldige, aber, ach, weißt du, Hallo? Ja, ja, ich bin ja da, ja. Ach, Mensch, ja. Ja. Ach, weißt du, ja. Jetzt komm ja nicht mit deinem Vater. Wie bitte? Jetzt komm ja nicht mit deinem Vater. Nee. Nee. Mein lieber Scholli. Und dabei war das so ein herzensguter Mensch, der ja, Martin war eigentlich, oder? Ja, natürlich. Ich meine, einen Mann, der im, naja, einen Mann, der im Flur renoviert. Ja, eben. Frag mich mal. Ach Mensch, weißt du, wie mach ich denn das? Muss ich da doch mal anrufen oder was? Ich krieg den ja nicht mehr. Der hat gesagt, nach dem Motto, vergessen was oder so irgendwie so. Oder lassen wir es dabei belassen. Jetzt mal ganz ehrlich, kann ich gut verstehen. Oh weia. Ja, was mach ich denn? Ja, ja, vielleicht meldest du dich doch mal bei ihm. Ja. Und sagst, dass du nie mehr was von deinem Vater erzählst. Das dürfte dir schwerfallen, aber... Ja. Und vielleicht versuchst du auch erstmal zwischen denen ein bisschen Abstand zu halten. Ja, klar. Mensch, was hat dein Vater dem gesagt? Na ja, dass du deinen Schlaf brauchst und deine Termine wahrnehmen musst? Ja. Na, aber andererseits, wenn ihr euch beide die Nacht gefetzt habt, dann hat Martin ja auch keinen Schlaf gekriegt. Eben, aber und er muss da seine Termine auch wahrnehmen. Wie bitte? Er kriegt mehr Schlaf. Wieso kriegt er mehr Schlaf? Weiß ich auch nicht, er liegt heißt, da und schnarcht. Da kann ich nicht schlafen. Na, dann gehst du ins Nebenzimmer, wenn er schnarcht. Das geht ja nicht, das ist ja Chris. Ich hab da nicht drei, ich hab nur zwei. Naja, das ist, darüber kann man doch reden, dass er schnarcht. Aber ja, das ist jetzt sein alter Herr da noch aufkreuzt. Nee, das ging ja nicht. Da habe ich mich nicht getraut, ihn anzustupfen. Nee, dann mach dir da irgendwas in die Ohren. Oder dann sag ihm, ob ihn nicht stört, wenn du ihm die Nase zuhältst. Oder weiß ich was. Aber ich schon mal gemacht, hat er sich beschwert. Als du ihm die Nase zuhalten hast. Dann hättest du vielleicht vorher gefragt, ob du ihm die Nase zuhalten sollst. Da, darfst. Naja, noch als er wach war. Mensch, stell dich doch nicht so an. Ja, oder so in die Seite buffen, was besser ist gegen Schnarchen. Oder Wasser in die Nase gießen. Weißt du, wenn ich irgendwie reagiert habe. Naja, verstehe ich aber auch. Naja, wieso denn? Er hätte doch ersticken können. Nee. Na, wenn du ihm die Nase zuhältst, dann natürlich kann man... Na, das mag doch nur ganz kurz, damit er sich verändert in der Lage. Naja, weißt du, wie schnell der ersticken kann? Hör auf. Gibt doch welche, die können schneller ersticken, andere nicht so schnell. Nee, hör mal auf, das aber vielleicht ist es ein schneller Sticker. Ist das oder was? Nee, weiß ich nein, nicht. Nein, naja, klar. Nee, dann mach ich Mensch. Nee, und dann ja hältst du immer noch deinen politisch aktiven Vater auf ihn. Und der agitiert ihn dann immer, oder was? Nee, aber irgendwie... Ach, das ist ja so furchtbar. Ich weiß ja auch nicht. Ja, so klingt's aber auch. Irgendwie so, der hat dann Sorge um mich, wie das immer so ist, ne? Und hat sowieso was gegen ihn, weil er nicht der Richtige ist und was weiß ich. Oh, na, das ist ja auch schon mal super. Wie? Ja, na, dann heirate doch deinen Vater. Nee, eben nicht. Dann ist er heiratet, ja. Eben nicht? Ja. Mann, na ja. Da musst du dich aber auch mal überlegen, welchen von deinen drei Männern du jetzt als Mann haben willst. Na ja. Chrissy kann es ja auch nicht sein. Nee, wa? Nee. Nee. Der Bengel soll mal auch schön die Klappe halten. Jetzt zieht der da noch ja hin und belatscht da dein Macker. Ja, was soll denn ja, das, wa? Ja, natürlich. Feier. Oh, wacker, der arme Kerl. Ja, wa? Sag mal, naja, dass der das weitergesucht hat, wenn der überhaupt noch in Europa ist. Nee, das ist ein Tegel, aber ich weiß nicht. Ein Tegel? Oh Gott, ist ja noch schlimmer. Horrido. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ja. Er hat ja noch gesagt, hier Tod und Mordschlag oder wie heißt das? Du weißt schon, was hat er gesagt? Mordschlag kommt oder was, ja. Ja, ach so. Und dabei neigt er da ja nicht zur Gewalt eigentlich, oder? Nee, eigentlich nicht. Hast du ihn schon mal verprügelt? Nee, um jetzt Gott sei mal ganz Willen. Ehrlich. Nein. Sei mal ganz ehrlich. Nein. Na, du hast ihn ja nachts schon beinahe erwürgt, wie du eben zugegeben hast. Bitte? Nein. Natürlich, als er schnarcht hat. Nein, eben nicht. Ach so, naja doch. Nee. Da hat er sich doch beschwert, ich möchte nicht erwürgt werden. Ach Quatsch, hast du da eben gesagt? Auf, spinnst du? Oh. Nee. Und dann steht da dein Vater mit Flugblättern im Schlafzimmer. Ja, um Gottes Willen. Naja, nee, so ist das natürlich nicht. Aber ich meine, verstehst du auch, man, was mache ich denn bloß? Jetzt bin ich natürlich noch völlig, weil der ernst, wie gesagt, vor ein paar Tagen, also sprich vorgestern oder was, ja. Ach. Ja, ja. Ach Mensch, ich darf den Kopf nicht in den Sand stecken, weiß ich ja auch. Ich habe auch schon vorhin mit Freundinnen gesprochen und alles und so, aber... Was sagen denn die Freundinnen? Ach naja, meine Freundin da, die eine sagt, ich soll hart bleiben und soll mich da nicht wieder einwickeln lassen. Die andere sagt, naja, gibt's die Sand am Meer und die dritte sagt, weiß ich, Geier und so, weißt du, wie Frauen jetzt sag ich mal ehrlich, gibt's denn die Sand am Meer? Ja, die sagt dann nach dem Motto, Ach, Uferfabrik, das klingt aber auch gleich nach so Hardcore-Feministinnen, oder? Nö. Nee? Nö. Na gut. Nö. Aber hebst du denn Martin wie Sand am Meer? Nee, natürlich nicht. Naja, siehste. Man ist der Erste gewesen, der mich heiraten wollte. Genau. Und die Frage. Und mit mir zusammenziehen und mein Kind erzogen ja hat, die Stücke. Und was soll denn der andere blöde Spruch? Du sollst hart bleiben. Also, wenn bleibt der doch hart. Das Problem ist doch nicht, dass du weich wirst, oder? sondern die Angst besteht doch eher darin, dass der hart bleibt. Ja, aber das ist ja das Schlimme, warum ich dann so geweint hab gestern und so. Ach so. Siehste? Ja. Naja, natürlich, verstehe ich ja auch. Ja. Mann, so ein netter Typ wie der Martin. Ja. Eieiei. Genau. Oh Gott, da wird man ja melancholisch, oder? Stell dir mal vor, der ist jetzt für immer weg. Wie bitte? Stell dir mal vor, der ist für immer weg. Na, hör mal auf. Naja. Oh, weia. Oh, wacker. Naja, vielleicht rufst du den mal an. Ich krieg ihn nicht an der Angel. Ach so. Der hat da sein Handy ausgestellt oder was? Oder kann ich aufladen? Oder ich hab keine Checkung, verstehst du? Wieso kann er nicht aufladen? Ist ja zu doof sein Handy. Ich meine, jemand, der. Der hat in seiner Wohnung in Thüringen keinen Strom, schon warum ewig denn nicht? Und einig, ja. Ach du Scheiße. Kacke, war. Ja. Ja, vielleicht fährst du da mal vorbei, ja. Dann funktioniert die Klinik kann ja auch nicht ohne Strom. Ich kann doch Chris nicht alleine lassen, er muss doch auch morgen zur Schule und alles. Ja, vielleicht fährst du tagsüber mal vorbei, solange der in der Schule ist, der Bengel. Wieso kannst du Chris nicht mehr? Vielleicht kann mal dein politisch, dein frauenbewegter Vater mal aufpassen. Den erwisch ich nicht, der hat kein Telefon. Chris, dein Vater hat kein Telefon? Nee, schlimm, war. Der ist schon wieder unterwegs und blockiert Obwohl Straße, oder was? Hat und klar gemacht hat, aber noch Mann. Nicht klar gemacht, dass man ihn anrufen kann. Ich bezürze ihn ewig und er macht das nicht. Gott, dein Alter ist schon wieder irgendwo angekettet vor irgendeiner Institution und prangert an, wa? Irgend so was. Ach du Scheiße. Aber ich muss nochmal sagen, wir müssen alle auf den dritten. Jetzt hör doch mal auf, wenn Martin April das hört, wird er verrückt. Wir alle auf den Alex, ja. Wenn Martin das hört, wird er gleich wieder verrückt. Du denk mal lieber zu, wie du deine Schränke wieder an Wand kriegst, bevor du auf dem Alex gehst. Was ist denn auf dem Alex? Ach, da jetzt da irgendwie, kann das nicht, trau mir das nicht über den Äther. Wie ist du auch nicht so genau, aber doch, irgendeine Demo ist schon wieder. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich trau mich nicht über den Äther. Na, dann sag doch mal über den Äther. Oh weia, soll ich vorlesen? Nee, nicht vorlesen, sollst sagen, was da ist. Weißt du nicht, was da ist? Doch. Musst du das immer nachlesen? Nicht. Ich hab das vorhin den Politikern vorgelegt, aber verstehst du, ich trau mich nicht über den Äther. Wieso denn nicht? Weil wir müssen raus auf die Straße, nicht? Und ich werde mit Christa auch hingehen und der kann mir da keinen Strich draus machen, nicht? Wer? Mein Sohn. Ach so. Verstehst du? Na, dein Sohn ist doch auch Antifa oder Schwarzer Block oder was? Nee. Nee? Chris ist doch erst noch sieben, weißt du nicht? Ach so, nee. Den hast du doch neulich mal, da hast du im Kinderlieder gesprochen. Ah ja, und dein Vater? Spielt. Und dein Papa? Vater, wie alt ist denn der? Papa ist jetzt, lass mich überlegen, 36 geboren, ich bin nicht gut im Kopf rechnen, aber so. Eieiei, ist ja auch schon tüchtig, an die 70 ran. Wird er bald. Und der versteht sich mit Chrissy aber gut, oder? Na logisch. Mein Daddy, na klar, ja. Mann. Opa ist wild, ja, irgendwie. Ja. Naja, und da passt der Martin nicht drin. Naja, weiß ich nicht. Ich lieb den doch noch irgendwo, weißt du? Ja, na liebst du den oder noch irgendwo? Nein, ist ja richtig. Ich bin mal ehrlich, ja. Klingt nicht gut, aber... Nein, aber ich meine, was soll ich denn machen? Boah, na frag mich nicht. Nee. Naja, dann soll dein Alter jetzt mal auf den Balk aufpassen... Auf die Brut und du kümmerst dich mal um Martin. Mensch, wenn der keinen Strom hat, der kann sich ja nicht mal mit der Mikrowelle was warm machen. Opa, ja, war. Ja. Der geht immer in der Suppenküche oder so waren. Schlimm, war. Mann, dabei könnte er so schön Schränke schreiben. Künstler, verstehst du? Ja, hör auf. Das hat uns zusammengeführt, die Musik und die Kunst, verstehst du? Ja. Und euer Alter und Chrissy hat euch auseinandergetrieben. Genau, das ist doch schlimm. Mensch, natürlich ist es schlimm. Furchtbar, war. Ja, ich finde, dein Papa soll mal ein bisschen kürzer treten. Ja. Und Chrissy soll Oma ein bisschen mal die Klappe halten. Und der braucht da so ein bisschen Auslauf, der Martin. Der braucht da ein bisschen Freiraum. Der kann da nicht bloß von allen Seiten Zunder kriegen und dann noch einen Flur renovieren. Ja. Der braucht doch liebe Zuwendung. Ist da wie eine Grünpflanze. Der muss da gegossen werden. Naja, nee, wenn du da mal mit deinem Vater, Papa macht kleine Demonstrationen hier, wenn du nicht. So ist doch schrecklich. Nee, so doch nicht. Naja, aber ungefähr so. Ach Gott. Einen Fehler gemacht, war. Ja, sieht so aus. Scheiße. Ja, und hör bloß nicht auf deine blöden Freundinnen. Die sind doch nur neidisch. Hast du auch recht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich lungern die da jetzt in Tegel schon rum. Und mauzen. Was und was? Und mauzen vor der Tür von Martin. Oh weia, immer. Und zu dir sagen sie, bleib hart, wie Sand am Meer. Oh weia. Dabei haben die bloß einen Flur zu Hause, der renoviert werden soll. Oh. Ja, hör auf, natürlich. Hast du den Flur, kick dir mal den Flur an von deinen Freundinnen. Ja, oder? Naja, weiß ich nicht. Doch. Wer? Martin ist spitze, ja. Der Flur, deiner, ja, aber von deinen Freundinnen. Hast du dir da mal den Flur angekickt? Naja, musst du dir mal angucken, die Flure von denen. Oh, war ja. Einzige Katastrophe. Nach so einem Typen wie Martin lecken sie sich alle 10 Finger ab. Siehst du? Dafür würden die ihren Vater umbringen und das Kind ins Heim heben. Um Gottes Willen. Das sag ich dir. Nee, das kann ich ja nicht. Naja, nee, du doch nicht. Ich sag da deine Freundinnen. Ja, die haben ja meistens Kinder oder was. Ach so, dann siehst du, die haben ja nicht mal Kinder, doch, genau. Ich kann, natürlich, klar, aber ja. Die eine, die mir das gesagt hat, ich soll herbleiben, die hat kein Kind. Ja, ja, ja, ja, die hat gut reden. Hat sie einen Mann? Nö. Naja, warum wohl? Komisch, wa? Ja. Du hast recht, gut. Genau. Ja. Rotraut. Ja, naja. Soll ich einen Brief schreiben oder was? Ja. So ganz auf die, ich meine, mein Schreibtisch ist noch nicht mal frei, scheiße, aber am Küchentisch habe ich wenigstens, ja. Ja. Ein Brief schreiben, war. Ja, vielleicht kannst du den Pelikanfüller von Chrissy leihen. Nee, ich hab ja einen Newton. Ja, dann ist gut. Nee, ich hab ja einen Newton, ja. Okay. Gut, und Besinnlichkeit muss ich noch haben, irgendwie, wa? Ja, ja. Besser ist, hier Kerzenschein, ich hab so einen schönen, hier, wie heißt das, so einen, aus dem Weinladen, so einen wunderbaren Spanier, nicht? Ja. Ich hoffe, du hast mal irgendwas, was funktionuckelt da in deiner Kiste mit den Platten. Wieso, was denn, jetzt? Ich weiß auch nicht, ja. Ist noch was? Nee, na, jetzt ist ja, ja kaum jetzt vor. Ist ja praktisch. Ich meine, ist ja schon, auch jetzt ist ja, schade, ist ja Quatsch, ist ja, Abspann, ja, ja, genau. Ach, Kutti. Ja, so eine Besinnlichkeit wirst du dich jetzt nicht mehr sühlen können. Schade, wa? Genau. Mensch. Rotraut. Ja. Also, ich meine, wenn du den Martin siehst, sag, ich bin solidarisch mit ihm. Okay. Ich verstehe das alles. Ja. Und wenn er mal jetzt hier eine Partnerberatung braucht, dann ruft er mal nächste Woche Beda an und dann vermittel ich mal. Mal sehen, ob wir das schaffen, ne? Ja, okay. Gut, Kutti. Tschüss, Rotraut. Danke für zuhören, ja? Oder ja, ja. Sagen, ja. Ja, ja, okay. Mach's gut, ja? Tschüss. Tschüss. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Und ich sag jetzt auch tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin raus, der Mann war mir gewogen. In manchem Blumenstrauß, das Menschen sprach von Liebe, die Mutter gab von ihm. Nun ist die Welt so drüben, da fing gehüllt in Schnee. Ich bin raus, sollt's meinen Tritt nicht hören, zart, die Türe zu. Schreib ihm vor, gehen, dort dir gute Nacht, damit du merkst, an dich hab ich gedacht, an dich hab ich gedacht. Thank you. Schatten als mein Gefährte mit. Es zieht ein Mondenschatten als mein Gefährte mit. Und auf den weißen Nachten such ich des Himmels Tritt. Mit Anja Schneider die nächsten 3 Stunden hier auf Fritz. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Nacht. Meine Lieben, ich habe mir heute was ganz, ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar in den nächsten 3 Stunden gibt es tatsächlich nur 6 Künstler, die hier auftauchen werden im Night Flight. Zum einen gibt es eine halbe Stunde ein Special über Ricardo Villalobos mit nur Platten von ihm. Und dann gibt es Luciano, Carl Craig, Tiefschwarz, Steve Buck und zu guter Letzt Kotze. Das Ganze hier bis 4 Uhr auf Fritz im Night Flight. Mein Name ist Anja Schneider und meine Lieben, wenn ihr euch jetzt freut und in die Hände klatscht, es gibt ja eine kleine Sache heute Nacht, über die ihr informiert werden müsst. Und zwar, ist unglaublich, aber es ist tatsächlich so, ab 2 Uhr wird unser kleiner Sender, der am Alexanderplatz steht, der wird praktisch geputzt. Der bekommt so eine Art Frühjahrsputz. Ja, geschrubbt und geputzt und poliert. Und das bedeutet, dass es ab 2 Uhr zu Abschaltung in Berlin mit Fritz kommen wird. Also müsst ihr euch nicht wundern. Also um 2 Uhr macht es wahrscheinlich. Und dann werdet ihr Fritz in Berlin nicht mehr hören. Aber meine Lieben in Brandenburg, wir sind weiter für euch da. Und das Tolle ist, ab 4 Uhr, ab 4 Uhr morgens, dann ist Fritz auch wieder überall zu hören. Dann ist der Sender geputzt, geplankt und blitzt und alles neu. Meine Lieben, also macht euch auf was gefasst. Diese Nacht um 2 Uhr kann es machen in Berlin. Und ab 4 sind wir wieder in voller Glänze für euch da. Erstmal gibt's das kleine Ricardo Villalobos Special hier bis zu den ersten Nachrichten. Und da gibt's natürlich einen Track aus seinem Album von Alcachofa, Ricardo Villalobos und das Dexter. Viel Spaß.